Melli! Jetzt kommt keine Antwort. Melli! Es kann auch sein, dass sie sich erst aus dem Bett bequemen muss, weil sie da schon wieder abliegt und Chips frisst. Hauptsache, sie guckt keinen Watch ganz ever. Kurz mal, wie war das jetzt mit der dicken, nee, mit den dicken Titten von der Neurologin? Das ist eine Geschichte, die wollen alle Hörer noch mal hören. Die geht nicht joggen, weil ihre dicken Titten wackeln. Hin und her hüpfen. Ja, da gibt's doch Sport-BHs. Der Chris merkt zu Recht an, dass es doch da Sport-BHs gibt. Ja, sie hat sich einen gekauft, aber sie will trotzdem nicht. Der hat so große Brüste, dass ein Sport-BH nicht... Also die Frage vom Chris, ob die wirklich so große Brüste hat, dass selbst der Sport-BH nicht das Nötigste zurückhält an Schwingungen. Keine Ahnung. So genau habe ich es mir nicht angeguckt. Dass wir die mal ausziehen. Ja. Gemeinsam. Ja. Wie alt ist die? Okay. Hallo Chris. Hallo Ricky. Ich habe heute ein gutes Gefühl. Ich auch. Du merkst mir, glaube ich, die Schockiertheit noch an. Wie, dass es schon 17 Uhr ist? Hä? Oder was? Welche Schockiertheit denn? Das ist schon 19 Uhr. Ich hatte nämlich eine andere Zeit im Kopf. Ja, das ist, wenn man so ein Jetsetter ist wie du, da kann man sich auch ganz schwer nur an eine Uhrzeit gewöhnen. Ja, da kommt man durcheinander mit den ganzen Zeitzonen, ja. Völlig verständlich. Nehme ich dir auch nicht übel. So kenne ich dich einfach. Ja. So kenne ich dich einfach. Ganz kurz, wir müssen eigentlich erstmal erklären, was gestern los war. Ich denke, der ein oder andere Podcast-Hörer wird auf die neue Folge gewartet haben und wird sich dann gewundert haben, dass diese Folge nicht erschienen ist. Es war so, dass wir geplant hatten, ab 20 Uhr live on air zu gehen. Zum ersten Mal so richtig mit neuem Player auf mmaradio.de und dort ein Festival der MMA-Unterhaltung abzuhalten. Nur, es sind harte Zeiten. Aus Regierungskreisen muss es irgendwie an KBBW weitergegeben worden sein, dass wir hier was ganz Großes planen. Oder wie der Chat vermutet hat, dass Dennis Retzler, der Retzler, dahinter steckt. Der Retzler, ja. Beides halte ich übrigens für völlig plausibel. Ja, das hat dann dazu geführt, dass mir wirklich Punkt 8 Uhr das Internet runtergedreht wurde. Also es wurde nicht abgestellt, sondern wirklich immer mehr nach unten geregelt, bis zum völligen Exodus. Das mündete dann in einem Besuch der Warteschleife, muss man fast schon sagen, über mehrere Minuten. Chris, wie lange war das? Eine Dreiviertelstunde bei Kabel BW. Ja. Die mir dann sagen konnten, was das Problem ist, nämlich sie wüssten nicht, was das Problem ist. Aber ich würde eine SMS bekommen, sobald sie es wüssten. Haben die sie denn schon an? Ja, yeah, die SMS kam auch wirklich direkt dann gleich heute Nachmittag. Dann kam die Geschichte mit dem sollst dein Router anrufen. Richtig. Dann, also man muss dazu sagen, ab 2.30 Uhr ging das Internet wieder. Ich habe dich natürlich versucht anzurufen, aber ja, du wolltest nicht senden. Also haben wir das Ganze auf 19 Uhr heute verschoben. Auf jeden Fall habe ich dann diese SMS mir durchgelesen heute Nachmittag. Da springe ich jetzt wieder hin. Und ein Techniker schrieb mir, das Problem könne man lösen. Man müsse nur an meine Fritzbox ein analoges Telefon anschließen, eine Nummer mit mehreren Sternchen anrufen und die Fritzbox dadurch praktisch auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Das ist natürlich... ich hätte heute Mittag irgendwie einen schönen Vergleich, aber ich habe es wieder vergessen. Chris, weißt du noch, welcher Vergleich das war? Das war der Vergleich 15. Richtig. Und der trifft wirklich zu. Ja. Ich habe natürlich, weil ich ja die 19 Uhr Ausgabe für heute live schon angekündigt habe, jetzt meine Fritzbox nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und gehe sozusagen all in. das Internet lief die letzten 12 Stunden. Es wird jetzt auch noch irgendwie eine Stunde oder eine Stunde 30 durchhalten. Keine Sorge für alle, die live zuhören. Ihr werdet pünktlich zum Champions League-Spiel eurer Wahl entlassen. 2045 sind wir aller spätestens durch. Chris, was ist denn? Ich muss mal jetzt kurz intervenieren, denn ich wollte gerade nämlich meinen Chatnamen hier ändern. Auf reds.de. Und der ist gesperrt. Ja, zu Recht. Es gibt's doch gar nicht. Was für eine Diktatur befinden wir uns denn hier? Es gibt ein paar Begriffe, die sind im Netz gesperrt. Das ist zum Beispiel Osama Bin Laden. Reds ist gesperrt, genau. Und Borussia Dortmund. Ich glaube, nur die beiden sind Osama Bin Laden und Reds. Dortmund ist fast noch schlimmer als echt? Reds. Ich dachte, Jürgen Klopp noch vielleicht. Im Prinzip, ja. Ja, also auf jeden Fall. Ich trinke übrigens Wodka heute jetzt. Oh, auf jeden Fall funktioniert jetzt wieder alles. Erstmal, muss man dazu sagen. So, jetzt aber mal ins Eingemachte, ein bisschen Tempo aufnehmen, denn wir müssen einiges wiederholen, was wir gestern schon gesagt haben. Für alle, die jetzt live zu hören, ist das wahnsinnig langweilig, aber das letzten Endes dann auch euer Problem. Wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir, mmaradio.de, sage ich jetzt immer dazu, haben eine neue Internetseite und ihr dürft dreimal raten, wie wir die genannt haben. Chris, vielleicht du mit dem ersten Tipp? mmaradio.de. Ja, das ist richtig. mmaradio.de, das ist unsere neue Heimatadresse, unser Heimathafen. Da findet ihr alle Folgen mit einem fantastischen Player. Ja. Props gehen raus an meine Homies vom Podlove Publisher. Sogar mit Kapitelmarken jetzt. Yo, was geht ab, Homie? Sogar mit Kapitelmarken, die könnt ihr ganz einfach ansteuern. Das finde ich ist eine technische Errungenschaft, die sucht seinesgleichen. Ja. Ihr müsst einfach, wenn ihr dann auf der Seite seid und im Player euch so zumindest mit einem Auge befindet, nach rechts, neben diesem kleinen Info-Button, nach rechts gucken. Da gibt es so eine kleine Auflistung. Wenn ihr da drauf klickt, fährt nach unten raus. So eine Art Geheimtreppe. Schublade. Geheimschublade. Das ist eine Geheimschublade. Das ist die Bundeslade. Ja. Da fährt sie raus. Die Bundeslade fährt raus. Und ihr könnt die verschiedenen Kapitel anwählen. Großartiger Dienst von uns für euch. Außerdem senden wir ab sofort immer live. Das Ganze sollte eigentlich dienstags 20 Uhr sein. Außer es gibt technische Probleme, dann wird es auch schon mal verschoben. Ihr erfahrt natürlich alles auf mmaradio.de. Nö, da erfährt es eigentlich nicht, sondern auf facebook.com/mmaradio.de. Oder auf the movement. At mmaradio.de auf Twitter. Genau, join the adventure. Und und seid Mitmacher bei diesem kleinen, aber feinen Podcast-Projekt. Ja. Was natürlich auch noch. Wann steht eigentlich bei uns bei unseren Facebook-Likes ein K? Ja, wie klar. Wie viele Likes muss man denn da noch generieren? Muss man sagen, wir haben unseren Sponsor ja jetzt verloren. Mhm. Übrigens gibt es da ein Update. Ja. Habe ich dir das noch gar nicht erzählt wahrscheinlich? Nee. Und zwar haben die mir geschrieben, dass die unser Rezept nicht online stellen können, weil es schon auf einer anderen Seite steht und sie Angst hätten, dass es da Lizenzprobleme gibt. Und jetzt rat mal auf welcher Seite das Rezept steht. Reds.de? Nein. Redsfit.de? Nein. MMA Radio. Das haben sie mir dann tatsächlich verlinkt und haben gesagt, guck mal, hier, da steht das Rezept und das können wir einfach nicht publizieren, wenn das schon irgendwo anders steht. Dann habe ich einfach nur zurückgeschrieben, also wenn ihr einfach nach links guckt, dann seht ihr da eine Lizenz, die nennt sich Creative Commons und dann dürfte eigentlich alles damit klar sein. Naja. Die haben mir jetzt mittlerweile wieder zurückgeschrieben, aber lese ich nicht mehr. Lass mir jetzt auch 3 Monate Zeit. Also auf die Frage, die du gestellt hast, wir brauchen erstmal wieder einen neuen Sponsor, dass wir wieder Geld generieren und dann werden weiterhin Likes gekauft, ganz klar. Ja. Der Manu Thiele hat mich übrigens angeschrieben und hat gefragt, gegen wen dieser Shoot sich richten soll. Welcher Shoot? Ja, weiß ich auch nicht. Also wirklich gerade in diesem Bereich, in diesem Mixed Martial Arts Sektor des deutschen Podcasts, da gibt es nun wirklich gar keine Konkurrenz. Habe ich hier zurückgeschrieben, das sind einfach bei uns das chinesische Verhältnisse hier, letzten Endes. Ja. Wir können immer nachliefern. Und dann hat er gefragt, wie nachliefern? Ja. Der Manu war völlig verblüfft. Manu ist aber auch ein guter, muss man sagen. Ist ein guter. War hervorragend mit ihm das war die Weihnachtsausgabe. Die Weihnachtsausgabe, ja. Ist ja auch bald schon wieder. Da haben wir auch den Storch angerufen. Da haben wir angerufen. Ja. In Vallecano war er, glaube ich. Ihr seid ja letzten Endes wieder Buddies. Ja. Ja. Also wir waren auch letztes Wochenende zusammen im Buggy. Das ist bei uns in Hannover, ist das so eine kleine Disco. Ja. Da sind die U12. Ich fand es hervorragend, dass du ihn wieder hast auferstehen lassen bei Vier Ecken, Zwei Elfer. Ja. Und die Folge, die, kann man sagen, legendäre Folge? Nein, aber die Folge mit ihm wieder online. Monumentale Folge war es aber schon. Ob sie legendär ist, das weiß ich gar nicht. Was ganz wichtig ist, ich versuche mich die ganze Zeit im Chat neu anzumelden mit irgendeinem Scheißnamen, aber alle sind irgendwie gesperrt. Ja, nimm doch einfach deinen Namen. Keiner hat so den großen, große Schlagkraft wie Reds, muss man sagen. Ja, das stimmt. Nimm doch einfach deinen Namen. Aber was auch noch ganz wichtig ist, wir haben natürlich auch einen neuen Feed für alle Podcast-Abonnenten, die noch den alten Feed abonniert haben. Ihr erkennt ihn daran, dass es nur die letzten 10 Folgen gibt und der Feed heißt MMA Radio. Dann gibt es zwei so Pfeile, Podcast. Der neue Feed nennt sich MMA Radio Podcast. Siehste, Fehler. Spult nochmal zurück. Also der neue Feed nennt sich MMA Radio und in diesem Feed sind alle Folgen, die wir bislang veröffentlicht haben, zu finden. Also ihr würdet uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn ihr das jetzt relativ zeitnah machen würdet, dass ihr den alten Feed entabonniert und den neuen abonniert. Also MMA Radio ohne Podcast und mit allen Folgen. Danach mal gucken im Podcatcher eurer Wahl. Ich muss ja übrigens sagen, dass ich den Namen Podcatcher mittlerweile überdrüssig scheiße finde. Also heißt es. Es klingt so scheiße. Es klingt einfach wahnsinnig scheiße. Und wenn ihr übrigens dann auch euch da tummelt und im Chat überschlagen sich gerade die Emotionen. Ja, zu Recht. Es sind und auch Joe große legt sich gerade mit dem Storch an. Ich glaube, da könnte es demnächst eine Schlägerei geben. Und ey, wobei Poncho nichts zu verlieren hat. Der scheißt auf noch ein paar Zähne. Eine neue Fight-Ausgabe wird das. Ja, bitte aufnehmen und wir kommentieren es. Ja. Aber mit Bruce Buffer nur. Nur. Und ohne Kenny Florian. Nur mit Bruce Buffer. Wenn ihr schon den neuen Feed abonniert, ja, dann würden wir uns unfassbar freuen. Ich habe jetzt ein Adjektiv gesucht, aber mir fiel nur unfassbar ein. Wenn ihr uns auch bewertet bei iTunes. Und es gibt leider auch eine Person, die nur 2 Sterne vergeben hat. Wahrscheinlich zu Recht, Chris. Das ist eine Kritik, die solltest du dir mal zu Herzen nehmen. Absolut. Aber Gott sei Dank gibt es auch 8 Leute, die uns mit 5 Sterne bewertet haben. Und ich würde immer sagen, es hat noch nie geschadet, wirklich noch nie, wenn ihr euch der Masse anschließt. Und in dem Fall sind letzten Endes die, also es ist die richtige Wahl, 5 Sterne. Muss man so sagen, wie es ist. Ja. So, und wir haben ja gestern schon mal vorgelesen, was es für tolle Bewertungen gab. Ich würde das jetzt kurz verkürzen auf meine Lieblingsbewertungen. Unter anderem vom gerade angesprochenen Patrick Stork. Der schreibt, es macht einfach nur Spaß zuzuhören. Die News, Meinungen und das Drumherum, alles passt perfekt. MMA in Deutschland, noch eine Nische, aber durch Ricky und Chris bin ich mir sicher, kommt die UFC auch bald wieder nach Germany. Ja, gerade durch meine News, die ich immer recherchiere, finde ich, haben wir dieses Produkt weit nach vorne gebracht. Premium. Ja. Premium, Homie. Das ist ja auch immer das Gute, weswegen du mich ja auch in diesen Podcast eigentlich implementiert hast, denn ich recherchiere ja für dich die News, schreibe dir deine Texte und sag dir auch immer heimlich vor, wie alle Kämpfer heißen. Du bist the brain. Denn, Ricky, unser Ziel kann es nur sein, Ende dieses Jahres alle 420.131 Fighter auswendig zu kennen. Ach, ich dachte, Likes zu haben. Und? Die haben wir nächste Woche. Und ich habe da nämlich ein gutes Angebot gesehen bei Kick. Und alle Moves. Die kenne ich ja schon. Der Hüppler 1. Kennst du? Hüppler 2. Ja. So, dann gab es noch eine schöne Bewertung. Da ist das Ding. Von Glumanda heißt es, glaube ich. Ja. 43-0 Undefeated Champions. Ihr holt die UFC nach Deutschland, MMA im eigenen Wohnzimmer. Immer eine Freude, euch beim Champagner trinken zuzuhören. Ja, es ist schön. Dann gibt's noch sowas wie der einzig wahre MMA-UFC-Podcast. Der Pocho hat uns bewertet. Nicht zu schlagen. Chris und Ricky überzeugen mit Sachkenntnis und Spaß. Wobei, da muss man aber auch wieder rund sagen. Rund um das, Chris, du musst dir die Zeit nehmen für so eine Bewertung. Rund um das Thema MMA und UFC. Empfehlenswert. Aber da sagt er, da ist auch so spitz, finde ich, der Pocho. Unschlagbar. Und weißt du, das ist ja der Witz, es ist ja hier ein Podcast über eine Kampfsportart. Ja, das verstehst du? Spitz, finde ich, ist er. Das kann es man ist Meta, wirklich, es ist Meta. Ja. Also, vielen, vielen Dank. an alle, die uns bis jetzt bewertet haben. Und ihr seht's, wenn ihr eine Bewertung schreibt, wir tragen die hier vor. Und umso lustiger, ja, umso besser, würde ich fast schon sagen. Also bitte, bitte bewertet uns. Wir flehen euch an. Wir wollen nicht wieder diese Suppenaktion starten. Also macht's doch diesmal von alleine. So, dann kommt man nämlich eigentlich schon direkt zum nächsten Thema. Und jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen, Chris. Du weißt, gestern ist genau zum Zeitpunkt, als wir mit diesem Thema begonnen haben, die komplette Infrastruktur zusammengebrochen und wir konnten nicht weitersenden. Es geht natürlich um die Weight Watcher Weigh-Ins. Und gestern habe ich schon gesagt, dass ich auf Musiken verzichten will, da ich mich insgesamt nicht ganz so geil gefühlt habe in der letzten Woche. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, an was es lag. Es lief einfach nicht so gut. Ich habe mich schwer getan, vor allem die Joggingläufe haben mir schwer zu schaffen gemacht. Also ich habe es ein bisschen ausgedehnt auf 25, 30 Minuten. An die Knie? Nee, einfach so, weißt du, kennst es, wenn du hast das Gefühl, die Muskeln wären zu. Es ging einfach nichts mehr. Ach so. Ich musste mich so quälen, aber ich habe mich auch gequält. Ich bin ja so ein unfassbares Kampfschwein. Hab mich da über Stock und Stein gequält. Ich jogge mittlerweile am Asylantenheim vorbei. Auch übrigens, von 6-mal vorbeijoggen, war, glaube ich, 3-mal die Polizei da. Also, das fand ich immer interessant, ja. Es ist unser sozialer Brennpunkt. Die passen doch nur auf die auf. Wahrscheinlich. Oder haben den Polizeiwagen geklaut. Mit gezogener Waffe und Gummiknüppel. Nee, die haben tatsächlich den Polizeiwagen geklaut. Dann am Naturfreunde-Zentrum, wo dann die ganzen scheiß Kleintiere da ihre Behausung finden. Und dann an einem alten Sportplatz entlang ins Prominentenviertel. Und dann geht's auch schon wieder nach Hause. So, das war unheimlich schwierig. Heute habe ich mich gut gefühlt. Heute war ich wieder joggen. Die ersten 20 Minuten waren richtig gut. Danach gab's wieder den Einbruch. Da habe ich wieder mich wirklich schwer getan. Und irgendwas ist da. Also ich muss mich irgendwie mal freilaufen, glaube ich. Muss mal so einen 2-Stunden-Lauf, muss ich, glaube ich, mal machen, dass meine Muskeln wieder frei werden. Ja, das sagt man, das ich früher auch beim Wrestling gesagt. Das von mir oft zitierte Jeff Hardy-Interview, was bestimmt schon aus den 40ern ist, welches ich damals gelesen habe. Er hat gesagt, wenn du irgendein Problem hattest, irgendeine Verletzung hattest, dann hat Vince nur gesagt, ja, dann wrestle es raus. Dann wrestle es raus. Dann und vielleicht sollte ich das machen. Vielleicht sollte ich es raus wrestlen. Ja. Sei es drum. Oh, hast du dieses Video gesehen, welches ich verlinkt habe bei MMA Radio Facebook? Wo du gerade gesagt rauswresteln, weil ich gerade an den deutschen MMA-Fighter gedacht habe, dabei kenne ich gar keinen. Hast du es gesehen von EA Sports TV? Nee. Ganz schlimm. Muss ich mir noch angucken. Es gab ein Event ich glaube, das war hier in Langenhagen, glaube ich, so wie es aussah. Da haben sie das neue Spiel vorgestellt mit einem und der Host dieses Events, nein, nicht dieses Events, sondern für die deutschen Zuschauer war ein deutscher MMA-Fighter. Oh. Und man kann auch sagen, da hat man schon gesehen, dass der das eine oder andere Mal, glaube ich, einen Knüppel auf den Kopf gekriegt hat. Musst du dir mal angucken. Also für alle, die sich dieses EA Sports TV-Video mal angucken wollen, unter diesem Livestream-Post bei facebook.com/mmaradio.de könnt ihr euch das großartige Video nochmal angucken. Super. Wir werden es nachholen. Ja, danke ja, für den Hinweis. Bitte. Zurück zu den Weight Watcher Weigh-Ins. Ja. Folgendes Problem hatte ich dann auch noch. Ich war auf einer Modulfortbildung, nennt man das, glaube ich. Ja. Und da gab es dann Mauldäschle, Kartoffelsalat, und ganz normalen Salat mit Dressing. Und ich habe mir von allem eigentlich nicht viel genommen, aber habe einen riesen Fehler gemacht. Ich habe mir zum Schluss noch eine Butterbrezel geschnappt. Mm. Und es ist ja so, ich habe 50 Punkte am Tag zur Verfügung. Frag mich mal, wie viele Punkte die hatte. Rat mal, wie viele Punkte die hatte. Das weiß ich nicht. Mal schätzen. 12? 14 waren es. Scheiße! Also 14 Punkte. Das hat mir den ganzen Samstag vermiest, weil ich mich wirklich so sehr drauf gefreut hat, hab abends noch irgendwie so ein leckeres Brot mit Käse zu essen. Das konnte ich natürlich alles vergessen. So, da war ich schon mal gefrustet. Dann habe ich mir für Sonntag beim Metzger Cordon Bleu geholt. Ja, und Cordon Bleu kennst du als Koch selbstverständlich. Ja. Sind ja dann so gefüllte Hühnerbrüste. Muscheln, genau. Es war aber auch aus Schweinefleisch. Es war kein Huhn. Aber das kann man auch sagen. Das ist aber dann, glaube ich, nicht. Ich esse eigentlich kaum noch Geflügel. Ich versuche kein Geflügel mehr zu essen. Wieso denn nicht? Hab da irgendwie, also Geflügel hört man ja nichts Gutes und nee, ich gehe dann alles aus dem Weg, was fliegt. Ja. Mhm. So, pass auf. Ich beiß rein und hab einen abgebrochenen Zahnstocher in der Fresse. Und dann Hashtag Butterbrezel. Dann ging's bei mir schon, durch die Decke, also so geistig. Da habe ich schon gedacht, jetzt muss ich sterben, weil ich ging davon aus, dass ich schon 3 oder 4 weitere Stücken verschluckt habe, weil so ein Holzstück, das kann sich auch ganz schnell mal so tarnen, als wäre es ein hart gewordener Käse. Ja, da beiß ich nochmal rein. Ich bin ja unverbesserlich. Ich bin dann in dem Moment bin ich einfach Pickable. Auch. Ich bin ein Adventure-Guy und habe einfach nochmal reingebissen und rat mal, was dann war. Und kam eine Schraube noch mit raus? In der alte Non-PG-Folge. Nochmal ein Holzstück. Nochmal eins. Dann hab ich gesagt, Holzstück. Es hört sich so an, wenn ihr da an so eine Spanplatte reingebissen. Es ist ein Holzstück, ist doch egal, wie groß das ist. Es war ein Holzstück. Und wenn du aber sagst, ein Holzsplitter, das würde sich gleich viel brutaler anhören. Stimmt. So ein Splittermund, boah, das wünscht man keinem. Holzsplittergranate. Es könnte natürlich sein, dass es eine Art Anschlag. Splittergranate, da müssen wir mal kurz nochmal zurückkommen. Das geht ja gar nicht. Wie würden die gezündet? Die Splitter würden ja direkt in der Luft verglühen. Also Chris, es gibt ja eine Detonation. Mit so Logiken musst du überhaupt nicht mehr kommen. Seitdem ich mein Telefon an meine Fritzbox anschließen soll, um meine Fritzbox zu resetten, ist für mich alles möglich. Was ich mir dann noch gedacht habe, wenn da noch jemand antworten würde. Genau. Hallo, ist resettet. Blinkt das jetzt? Ja, blinkt, gut geht. Das wäre schön. Auf jeden Fall habe ich dann auch nicht weiter gegessen, aber ich hatte dann das Problem, dass mein komplettes Cordon Bleu total zerfetzt war und ich nicht mehr richtig abwiegen konnte, wie viel ich jetzt gegessen habe, mir dann unsicher war, wie viele Punkte ich verbraucht habe und dann einfach ein bisschen weniger gegessen habe. Also auch der, warte mal, was war das jetzt für ein Tag? Der Sonntag verlief nicht so gut. Und gestern war dann der Oberhammer, ausgerechnet gestern am Dienstag musste ich bis um 7:15 arbeiten, ja, 18:45 Uhr, und komm nach Hause, natürlich sofort Stress hier mit der Sendung, dass der Stream läuft, das hat ja auch alles hervorragend funktioniert, hab gestern praktisch gar nichts gegessen, ja, außer ein paar Äpfel und so ein Käsebrot und bin dann auf die Waage, Chris, und nachdem ich dann nochmal pinkeln war, noch ein bisschen sozusagen Weight gecuttet habe, 105,1 Kilo. Da war ich dann aber schon zufrieden. Du bist jetzt drin in der Division. Naja, also man muss sagen, mein erstes Ziel, vorgegeben von den Weight Watchers, waren ja 105,4, das habe ich erreicht. Und wir haben dann zusammen off-air beschlossen, mein nächstes Ziel muss 99,9 Kilo sein. Und was wir gar nicht so richtig gefeiert haben, wir beide gestern, ist, dass ich endlich wieder auf der Radioskala Platz finde. Das war immer mein großes Ziel, als ich so um die 110 Kilo gewogen habe, dass ich als erstes Ziel mir ausgeguckt habe, auf der Radioskala ansässig zu sein. Und alle oldschooligen Leute wissen, 107,9, das ist das Höchste der Gefühle bei so einer Radioskala. Ich stelle mir gerade vor, wie bei irgendwelchen Weigh-ins zu irgendeinem UFC-Pay-Per-View ein Heavyweight-Bout stattfindet und Joe Rogan "It's over!" ruft. Selbst bei der Heavyweight-Division, verstehst du den Gag? Natürlich. Kann man 100, gar nicht over sein. Doch, natürlich, doch. Ja? Ja, ich glaube 165, 175 und dann kommt Super Heavyweight. Ja, aber die Division gibt's ja nicht, dementsprechend. Nee, die gibt's nicht. Es gibt, ich glaube 265 oder 275 oder 285. Man könnte auch mal direkt nachgucken. UFC Heavyweight. Wo ist denn Big Country zu Hause? Kratzt der schon an der Grenze? So, ich muss jetzt erstmal gucken, wo die Grenze ist. Heavyweight. Ah, Mist, da steht jetzt Championships. Heavyweight, 120 Kilo, 265 Pfund. Habe ich recht gehabt. Mhm. Da ist die Grenze. Ab 265 Pfund bist du selbst dann kein Heavyweightler mehr. 120 Kilo, ja. Also wir haben noch einiges zu tun. Oh, hier wurde gerade... Ja, im Chat wissen auf jeden Fall Leute besser Bescheid als ich. Zu Recht. Ja gut, aber dann, du musst dich ja auch nicht mit jedem messen, Chris. Wir haben die Experten vereint. Überleg mal, bei so vielen Tausenden von Leuten, da wird immer jemand irgendwas besser wissen als du. Da musst du cool bleiben. Das stimmt. Da musst du cool bleiben, Chris. Darfst du dich nicht. Hat man ja auch fast gemerkt, dass ich jetzt richtig nervös wurde, ne? Soll ich mich spaßeshalber jetzt nochmal auf die Waage stellen? Nö. Okay. Dann ist das Thema Weight Watchers für heute abgehakt. Und wir können sozusagen... Ich möchte einmal in dieser Woche über die Weight Watchers-Geschichte und die Introduction kommen. Geschafft! Und Juhu! Wir kommen jetzt zu den ersten zu den ersten Neuigkeiten, muss man fast schon sagen. Aber mittlerweile kommt mir das wirklich vor wie ein alter Hut. Es geht natürlich um die Geschichte Rashad Evans und Daniel Cormier. Der Kampf wurde gecancelt, dürfte mittlerweile jeder mitbekommen haben. Mittlerweile wurde übrigens auch bekannt, dass Rashad 6 Monate ausfallen wird. Zuerst hieß es ja 4 Wochen. Er hat sich am Knie verletzt und jetzt hat man das Ganze mal untersucht und ist auf die Idee gekommen, dass es doch 6 Monate sind. Aber Richard Evans, den mag ich auch nicht. Ja, er wirkte, hast du den Media Call dir angehört? Nein. Oh, der wirkte total deprimiert. Ich glaube, der hat schon was gewusst zu dem Zeitpunkt. Meinst du? Ja, 10 Tage bevor der Kampf stattfand, finden sollte, wurde das ja bekannt gegeben, dass er sich verletzt hat. Und 11 Tage bevor der Kampf, also praktisch 1 Tag davor, stattfinden sollte, da waren diese Media-Call-Geschichten. Und da muss er Und das Schlimmste ist, am Samstag ist ein Pay-Per-View. Ich freue mich wirklich sehr auf Whittaker, natürlich auf Rousey McMahon und auf DC. Und dann im Co-Main-Event mit diesem Patrick Cummins. Oder wer war das? Ja. Ja. Nicht okay. Pat sagen. Was soll ich? Auf keinen Fall Pat sagen. Daniel Cormier hat gesagt, wir nennen ihn nicht mehr Pat. So, nee, ich sag Patrick. Der ist so mean. Der ist so mean, dieser Daniel Cormier. Ja, aber ich kenne den gar nicht. Kenn ich den? Keiner kennt den. Keiner kennt den? Ist ein Main Event von dem Pay-Per-View? Es ist sein UFC-Debüt. Es ist sein UFC-Debüt. Man muss dazu sagen, ich werde natürlich so ein bisschen mehr dann über die ganze Geschichte am Samstag erzählen, denn da werden wir um 21.30 Uhr live on air gehen und zum ersten Mal die tolle, großartige neue Erfindung MMA Radio Pay-Per-View ausstrahlen. Das wird so eine Art Zeitverkürzung sein bis zum Event. Allerdings, ich würde mal sagen, mit einem Ticken Humor mit drin. Wir machen noch einen lustigen Spieleabend oder was. Zum Beispiel so, hier Chris, du guckst jetzt mal, dass du den Luftballon an deinen Kopf nimmst und ich den Luftballon an meinen Kopf. Nee, also das wird hervorragend werden. An meinen Cock? Nee, aber was ich noch sagen muss, das zweite Match, worauf ich mich arschig bei diesem Pepe befreue, ist ein Prelim-Fight und du weißt bestimmt schon welchen. Nee, ehrlich gesagt habe ich mich mit der Karte noch nicht beschäftigt, weil es heute nicht auf meinem... Auf der Agenda steht? Ja, genau. Okay. Welcher ist es denn? Davis A. Ach so, natürlich, da hätte ich drauf kommen müssen. Das stimmt. Alexis Davis gegen Jessica A. Da kann man sich definitiv... Und Jessica A. ist unter Druck. Die ist unter Druck. Unter Druck. Massiv sogar. Nochmal zurück zu der Rashad Evans-Geschichte. Also wie gesagt, Knieverletzung. Wird 6 Monate ausfallen, muss operiert werden. Das wird jetzt demnächst dann auch soweit sein. Und interessant fand ich eigentlich die Zeit kurz nachdem das bekannt gegeben wurde. Denn Daniel Cormier hat plötzlich angefangen so rumzuheulen, kann man fast schon sagen. Ja, also er hat gesagt, er ist total traurig und er hat alles umgestellt, um die Gewichtsklasse zu wechseln und hat dann so mehr oder weniger angefleht, wenn irgendjemand da draußen ist, bitte lasst uns kämpfen. Und er meinte dann so, ja, ich habe gesehen, dass der Kampf zwischen Jael Sonnen und Wanderlei Silva verschoben wurde. Lass mich doch gegen Jael kämpfen. Oder Anthony Johnson, der jetzt auch in der UFC ist, der hat auch erst vor wenigen Wochen gekämpft. Der müsste auch noch gut in Form sein. Komm, dann kämpfen wir. Und dann hat er sogar gesagt, ach, weißt du was, selbst wenn da irgendwo ein Heavyweight draußen ist, lass uns einfach kämpfen. Ich will das einfach nicht umsonst gemacht haben. Und der hat sich da einen abgewimmert und wirklich richtig die Leute angebettelt, dass er irgendwie einen Kampf noch auf die Reihe bekommt. Und umso passender fand ich dann die Geschichte, die Pat Cummins erzählt hat. Das ist ja der ganze Aufhänger, dass er, Daniel Cormier, damals, als beide noch im olympischen Ringerteam waren, man muss es anders erklären, Daniel Cormier war im olympischen Ringerteam und Pat Cummins war dafür zuständig, den so ein bisschen einzustimmen und warm zu machen und mit dem zu trainieren. Aber DC war ja Skispringer, ne? Ja, war Skispringer, ganz genau. Ja. Und Cummins, der stand praktisch hinten immer mit auf dem Holz. Und Donnerbalken, sagt man. Ach, Donnerbalken, genau. So. das darf man sich, man darf sich jetzt aber das nicht so vorstellen, dass Cummins praktisch der Trainingspartner, also dass nur er und Daniel Cormier miteinander arbeiten. Das ist ein bisschen anders. Sarah McMahon hat sich nämlich zu Wort gemeldet. Und warum hat sie sich zu Wort gemeldet? Weil Pat Cummins eine ganz interessante Geschichte erzählt hat. Pat Cummins hat nämlich erzählt, dass er mit Daniel Cormier gewrestelt hat und ihn dann irgendwie, ich kenne mich ja jetzt im Ring nicht so gut aus, aber irgendeinen extremen Move gezeigt hat, der wohl 5 Punkte einbringt und das ist so eine richtige Demütigung. Dann war es ein Turlop. So, richtig. Und dann hat er gehört, wie Daniel Cormier angefangen hat zu heulen und zu schniefen. Und da hat Daniel Cormier tatsächlich geheult, weil er praktisch hier keine Chance hatte gegen Cummins. Und das ist der Aufhänger dieses Co-Main-Eventes. So, jetzt hat sich Sarah McMahon zu Wort gemeldet und hat gesagt, Leute, ich will hier mal was klarstellen. diese Leute, also so ein Pat Cummings, kommt in dieses Olympiateam, um DC wirklich bis ans Äußere zu bringen. Da kommen dann 10, 12 Jungs, die auf nationaler Ebene unglaublich gut sind, aber eben international noch nicht mithalten können, und setzen praktisch dann den Olympiateilnehmer so sehr unter Druck, bis der wirklich am Druck zusammenbricht. Also bis es nicht mehr geht. Sprich, die wrestlen eine gewisse Zeit gegeneinander, dann ist für den einen Schluss. Daniel Cormier bleibt aber auf der Matte und es kommt der nächste. Ja, also so ein extremes Training, das dich natürlich an den Rand der Verzweiflung bringt. Nur normalerweise ist es Ethos unter den Ringern, dass alles, was da passiert in diesen Camps, auch in diesen Camps bleibt. Und das ist eine richtig fiese Nummer wohl von dem guten Pat Cummings, dass er das jetzt so nach außen kommuniziert. Und ich bin gespannt, wie die Leute auf ihn reagieren, weil er ist mir persönlich unsympathisch, Patrick Cummings, muss ich sagen. Ich mag den nicht. Weiß nicht, wie es dir geht. Sag doch Pat. Ja, das war ja sowieso. Das war ja sowieso der Hammer. Dann sitzt also Daniel Cormier total angepisst bei Fox Sports One und sagt so, weißt du was, ich nenne dich auch nicht mehr Pat. Ich nenne dich jetzt Patrick. Da habe ich mir gedacht, oh, Alter, das ist ja richtiger Beef. Überleg mal. Er sagt, der nennt ihn nicht mehr beim Spitznamen. Ist so unfassbar, oder? Das ist doch eine dumme Sau. Ja, so bestimmt die beste Freundin von dieser Lügnerin, Juliana Pehner. Also, ich glaube mittlerweile, ja, das ist gesagt. Die größte Fehde seit Tate gegen Rousey. Ach was. Chris, ich mache einen Spaß. Es ist einfach so lächerlich. Es wirkt so konstruiert irgendwie. Ich glaube wirklich, dass sie da gedacht haben, um das irgendwie interessant zu machen, müssen wir uns da vielleicht nicht was ausdenken, aber das wirkt für mich sehr konstruiert. Weißt du, du brauchst ja irgendwie einen Grund, um auf diesen Kampf heiß zu sein. Ansonsten wäre das ja völlig lächerlich alles. Okay, ja. Und es kommt mir so vor, als ob ihn die Geschichte mit Cummins hat DC zum Heulen gebracht, sehr entgegenkam. Sehr entgegenkam. Was auch noch interessant ist, Patrick Cummins hat in so einem Coffeeshop gearbeitet. Da hat sein Coach angerufen, als er davon erfahren hat, dass er den Kampf gegen DC bekommt. Und die Chefin von Cummins hat ihn nicht ans Telefon gelassen. Dann ist der Coach mit dem Fahrrad dahin gefahren und hat gesagt, wenn du jetzt nicht rauskommst, kriegst du diesen Kampf nicht. Und dann hat er zu seiner Chefin gesagt, ich muss jetzt raus. Und dann hat sie gesagt, hey, wenn du jetzt rausgehst, dann bist du gefeuert. Er hat seine Sachen hingeschmissen, ist rausgegangen. Dana White war am Apparat und er hat nur gesagt, Dana, sag mir bitte, dass ich den Kampf habe, weil ich wurde gerade gekündigt. Und dann hat er gesagt, du kannst deiner Chefin sagen, dass du jetzt ein UFC-Fighter bist. Das sind Geschichten. Die schreibt nur Dana. Ja. Oder der Fußball. Echt? Gab's schon sowas im Fußball? Ja, klar. Wahnsinn. Dana White ist sowieso im absoluten Aggression-Mode. Wieso? Da komme ich gleich noch dazu. Wie gesagt, zu den ganzen Kämpfen werden wir uns ausführlich äußern am Samstag. 21.30 Uhr geht's los. mmaradio.de/live. Nicht verpassen. So, und zwar, wir haben kurz nach Alistair Overeem's Sieg gegen Frank Mir schon ein bisschen spekuliert, was so als nächstes für den guten Overeem ansteht, und sind auch dann auf das Thema Junior dos Santos gekommen. Ja. So. Jetzt hat sich Dana White zu Wort gemeldet und hat gesagt, vor 2 Wochen hat er mit Overeem gesprochen über einen möglichen Main-Event-Kampf in Brasilien gegen Junior dos Santos. Aha. Diesen Kampf hat Alistair Overeem abgelehnt. Hat gesagt, nee, will ich nicht. Dann hat Dana gesagt, okay, kann ich verstehen, vielleicht wegen den 5 Runden, also biete ich dir ein Co-Main-Event an in Las Vegas, 3 Runden gegen JDS. Auch diesen Kampf oder dieses Angebot hat Junior dos Santos hat Overeem abgelehnt. Jetzt warte. Dana White äußerte sich dann natürlich in seiner poltrigen Art, wie wir es von ihm kennen, und meinte, Alistair will nichts mit JDS zu tun haben. Er reißt immer die Klappe auf und fordert Brock heraus, der seit 2 Jahren im Ruhestand ist und für die WWE antritt. Aber wenn er praktisch die Möglichkeit hat, was zu zeigen, dann tritt er nicht hervor und nimmt diese Chance oder greift diese Chance beim Schopfe, sondern versteckt sich mehr oder weniger hinter irgendwelchen mache ich hier nicht, kann ich da nicht, will nicht in Brasilien kämpfen, Geschwafel. Daraufhin hat sich Alistair Overeem zu Wort gemeldet, der ja momentan, glaube ich, in Indien ist. Ja, ich glaube in Indien. Er macht gerade Urlaub und meinte, Leute, ich bin verletzt, ich habe Rippenprobleme. Mhm. Ich muss erst mal wissen, wie lange ich überhaupt ausfalle. So. Und dann meinte er so, ja, es wäre ja jetzt überhaupt nicht klug von mir, so einen Kampf anzunehmen, wenn ich nicht mehr weiß, wie lange ich genau ausfalle. Und da soll man mir doch mal so ein bisschen Zeit lassen. Dann hat Dana White darauf reagiert und hat zum Thema Rippenverletzung gesagt, ich habe so das Gefühl, dass die Rippenverletzung erst aufgetreten ist, nachdem ich von Junior Dos Santos als möglichen Gegner gesprochen habe. Vorher gab es keine Rippenverletzung. Und er meint auch, er glaubt, dass die Rippenverletzung direkt wieder weg ist, wenn Junior Dos Santos einen anderen Gegner hat. Darauf würde er sogar Geld setzen, sagt Dana White. Und dann geht er nochmal drauf ein. Und Dana sagt, du sagst immer, du willst der Beste in der Welt sein, du willst World Champion werden. Das ist die Nummer eins. Das ist der Mann, den du schlagen musst. This is the fucking gatekeeper, hat er gesagt. Wenn du ihn besiegst, wird keiner mehr Fragen stellen. Ja. Er fragt die Journalisten, sollte er nicht mit den Hufen scharren? Insbesondere nach dem, was er uns erzählt hat. Wie viel Geld er wert ist, dass er der nächste World Champion wird. Tja. Ja. Chris, du bist Overeem-Fan. Wie deutest du diese Situation? Ich glaube, er ist... Wow, das ist ein bitchiges Verhalten, welches er an den Tag legt, nicht wahr? Meinst du wirklich, dass... Meinst du wirklich, dass Overeem diesen Kampf nicht annimmt, weil er Angst hat, dass er gegen JDS verliert? Ja. Ich glaube schon. Ich meine, JDS ist die klare Nummer eins. Danach haben wir ja schon immer gesagt, es gibt nur die beiden. Cain Velasquez und Lester Overeem. Ich bin mir nicht sicher. JDS, danach kommt irgendwie nichts mehr. Danach ist es ein mega Gefälle. Wir haben immer gesagt, DC wäre die Nummer drei, der ist jetzt weg. Aber ich würde den Kampf gerne sehen, JDS gegen Overeem. Aber ich glaube, JDS würde ihn vermöbeln. Ich will den Kampf. Das weiß er auch. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich Schiss davor hat vor einem möglichen Kampf oder ob es einfach nur tatsächlich eine Verletzung ist, erstens mal. Ja, aber dann kann er die doch ausheilen lassen. Ja, und vielleicht sagt er sich, Leute, ich habe jetzt gerade zwei Kämpfe verloren und habe mich mit diesem Frank-Mir-Kampf überhaupt erstmal im Business gehalten. Ja. Gebt mir doch erstmal so einen Kandidaten. Bestätigungskampf. Ja, oder wie Brandon Schaub. Oder richtig. Richtig. Mhm. Und wann soll das sein dann? Brandon Schaub fiel mir jetzt als erstes ein. Den haben wir schon lange nicht mehr im Oktagon gesehen und nach seiner Geschichte gegen seinen Kumpel Matt Mitrion hätte ich schon Bock, ihn mal wieder zu sehen. Und so ein Typ wie Overeem ist, glaube ich, ein interessanter Gegner für ihn. Vor allem, weil Brandon Schaub auch sehr, sehr gut im Bereich Jiu-Jitsu ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar eine größere Herausforderung ist als Frank Mir, obwohl der Frank Mir ja ohne Zweifel als der beste Jiu-Jitsu-Heavyweight gilt, den es je gab. Aber er ist halt doch ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja. Deswegen würde ich diesen Kampf unheimlich gerne sehen. Sharp gegen Overeem. Und er würde Sinn machen. Aber ich finde, bei diesem Fight besteht immer noch eine starke Niederlagengefahr und er sollte sich nicht nach unten orientieren. Er bekommt die Chance, gegen den Number One Ranked Guy anzutreten, dann musst du das machen. Ja, ich sehe es auch so, aber es ist in Brasilien. Willst du in Brasilien gegen JDS antreten? Ist doch geil, Alter. Ey, entweder in deiner Hometown, also das wäre bei ihm dann verdammt nochmal Holland, das wäre auch scheiße, oder in dem Land vom Gegner, wenn er Ausländer ist. Das ist doch geil, Alter. Ey, ich find's geil. Also, wenn dich da 20.000 oder so ausbuhen, das ballert dich genauso, als wenn dich deine Hometown-Crowd anfeuert. Das schwöre ich dir aber. Was der Peter gerade noch im Chat schreibt, ist, dass er glaubt, dass Overeem sich den Title-Shot über machbare Gegner erarbeiten will. Und ich finde, im Heavyweight ist es auch in Anführungsstrichen relativ leicht und gut realistisch, möglich. Realistisch, ja. Ja, weil ausgerechnet jetzt fehlt dir so ein richtig großes Aushängeschild vorm Champion, weil JDS ist, also nicht falsch verstehen, aber JDS ist niemals der Kandidat, der jetzt dann als nächstes diesen Titelkampf bekommen würde. Nicht schon wieder, nein. Genau. Nein. Also hast du im Endeffekt freie Bahn. Du musst, ich sag nicht leichte Gegner, aber leichtere Gegner ausschalten, um wirklich schon so einen Title Shot zu bekommen. Und ich fände einen anderen Fight noch viel geiler. Sag's bitte. Aus persönlicher Sicht fände ich es geil. Ich sehe es auch gerade. 7 versus 8 ranked. Overeem versus Miocic. Ja. Das wäre auch geil. Und ich muss sagen, beide sind ja auch relativ leichte Heavyweights. Das fände ich schon geil. Nee, Overeem ist ein sehr schwerer. Ich glaube, der war beim letzten Mal 62. Ach so, weil er beim letzten Fight definitiv mehr skinny aussah als davor. Ja, dann war er vielleicht 250. Aber er ist kein leichter. Also es ist eigentlich schon einer der schwereren. Weil er auch so ein großer Lulatsch ist, ne? Ja, Er hat auch einen großen Lulatsch, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch einen geilen Fight. Ja, es gibt schon so ein paar Kämpfe, die ich auch gern sehen würde, aber er sitzt jetzt sozusagen so ein bisschen, oder ja, auch er befindet sich in der Zwickmühle. Mhm. Wenn er den Kampf jetzt nicht annimmt, steht er schon so ein bisschen als der Feigling da. Und andererseits wird Dana White vielleicht dann ihm nicht mehr diesen ganz großen Kampf offerieren, weil er dann denkt, ja, dann naja, fick dich. Das mag sein, aber wenn Overeem jetzt wirklich, wie Peter gerade schon sagte, alles weghaut, in Anführungsstrichen, alle Soft Guys in der Division, ja, dann bleibt irgendwann, der bleibt nichts anderes mehr übrig, als ihm einen Title Shot zu geben. Das ist schon richtig. Darauf wenn er jetzt sagt, nee, gegen JDS, das ist erstmal nix, dann gibt's halt eine Alternative, und wenn er die besiegt und die nächste Alternative und die übernächste Alternative, dann muss er irgendwann einen Title Fight bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie es darauf ankommen lassen. Ihnen einfach jetzt dann vielleicht doch einen leichteren Gegner geben, aber letzten Endes sagen, also bevor du nicht gegen JDS antrittst und den besiegst, gibt es keinen Titelkampf. Und das mag sein, und gerade bei der Division, wo es wirklich wenig Aushängeschilder gibt, ja, und da ist Overeem schon mitten noch eigentlich ein Aushängeschild, weil ich finde, der polarisiert. Was das Problem natürlich bei Overeem ist, er kostet der UFC einen Haufen Kohle. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und es könnte natürlich sein, dass Dana sich denkt, wir müssen die Kuh melken, solange sie noch Milch gibt. Weil stell dir vor, er verliert jetzt gegen, einen hinter ihm gerankten Typen, dann kannst du so einen Kampf gegen JDS vielleicht nicht mehr so geil verkaufen, wie du es jetzt könntest. Ja. Und es gab ja auch die Gerüchte, dass der Vertrag von Overeem entweder mit dem Mir-Kampf ausgelaufen ist oder nur noch ein Kampf übrig ist. Mhm. So richtig. Weiß man das nicht, okay? Nee, es ist immer so. Ja, aber das kannst du jetzt geil vermarkten. Junior dos Santos als mit dem Besten nach Cain Velasquez gegen Overeem, der die Legende, sage ich jetzt mal, Frank Mir niedergestreckt hat, niedergeschlafen hat, dann in der dritten Runde und Brock Lesnar vermöbelt hat. Das kannst du schon geil verkaufen, finde ich. Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Das ist ein geiler Kampf, muss ich sagen. So, schon lange nicht mehr gehört. Das alte Bitte. Wenn wir schon bei Vertragssituationen sind, dann komme ich zum nächsten Thema. Das ist zu meiner. Okay. Ja, dein Vertrag ist absolut in trockenen Tüchern. Das brauchst du ja keine Sorgen. Bulletproof Contract. Also die Geschichte jetzt, das ist für mich eigentlich die Story der Woche, aber da ich, glaube ich, einer der wenigen Gilbert Melendez-Fans bin, habe ich das jetzt ganz bewusst nicht auf die Eins gesetzt. Aber es geht um Gilbert Melendez. Wir alle wissen, er hat keinen Vertrag mit der UFC. Mhm. Die UFC war sich relativ sicher, dass sie das Problem schnell lösen können. Die haben ihm sogar schon den Kampf gegen Nurmagomedov, war das nicht gegen Nurmagomedov, wo er schon auf dem Plakat war, gegeben, weil sie dachten, das kriegt man schon irgendwie hin. Ich glaube schon. Ja, irgendwie so war's. Jetzt ist herausgekommen, Pustekuchen. Die ganze Geschichte funktioniert nicht so gut. Letzte Woche meldete sich Dana White zu Wort und meinte, I'm done. Und ich werde das jetzt mal auf Deutsch ein bisschen fortführen, weil ich glaube, auf Englisch macht es dann wenig Sinn. Es läuft gerade überhaupt nicht gut. Es interessiert mich jetzt auch nicht mehr. Ich mag Gilbert Melendez, aber sein Management, mit dem komme ich nicht klar. Mhm. Das hat er ganz klar gesagt. Mal kurz zum Einwerfen. Das Management von Gilbert Melendez besteht aus Rudolf Bouleau oder so. Mhm. Du merkst, es ist ein französischer Name. Und, rat mal, wessen Manager das noch ist. GSP. GSP's Manager, absolut. Ja. Und Dana meint noch, nur weil man George St. Pierres bester Freund ist, macht das einem noch nicht zu einem guten Manager. Wenn Gilbert weiter in der UFC kämpfen will, sollte er sich schleunigst mit Lorenzo treffen und mit ihm sprechen. Gilbert, und später sagte Dana White noch einen ganz interessanten Satz, Gilbert sollte sich besser woanders nach einem Vertrag umschauen. Das hat mir fast schon den Boden unter den Füßen weggerissen. Das wäre schade, Alter. Nach dem Sanchez Powerfight, Alter, das wäre schade. Und gerade in der Division, das ist doch die, wie heißt dein Typ? Anthony Pettis Division, ne? Ja, jetzt kommt's. Ja. Am Wochenende kam dann heraus, dass Bellator Gilbert Melendez einen Vertrag angeboten hat, den er auch angenommen hat. Mhm. Aber laut Statuten hat die UFC jetzt noch die Möglichkeit, das Angebot entweder zu erhöhen oder gleichzustellen. Ja. Und solange muss er praktisch noch warten. Aber prinzipiell sind sich Bellator und Gilbert Melendez einig. Sprich, im Endeffekt können wir sagen, Gilbert Melendez wird in Zukunft bei Bellator antreten und nicht mehr in der UFC. Naja, es ist schade drum, aber... Das ist extrem schade. Reisende Leute soll man nicht aufhalten. Und naja. Schon die Waze aus meinem Kopf. Es ist schade, gerade wenn jetzt mit der Aldo Pettis Geschichte, wer ist die Nummer 3? Das ist für mich... Es geht nicht nur darum. Für mich ist das ein Fingerzeig. Wenn der Top-Guy einer Division sagt, Leute, es läuft hier einfach nicht mehr mit der UFC und ich lasse mich da auch nicht auf so einen schlechten Deal ein, vielleicht, weil es muss ja einen finanziellen Grund gehabt haben. Ne, also am Ende läuft es immer aufs Geld hinaus. Richtig. Dann gehe ich halt. Das zeigt natürlich auch anderen Kämpfern, gut, es gibt nicht nur die UFC und es sind halt einfach nicht nur die drei Buchstaben, die dazu führen, dass dein Kampf relevant ist. Weil, ein steht fest, Gilbert Melendez, Bellator, ich guck's mir an. Also das gucke ich mir an, einfach weil ich wissen will, wie Gilbert Melendez seine Karriere weiter bestreiten kann. Jetzt kommt's. Cesar Gracie, das ist ja einer, der aus dem Umfeld Melendez, Diaz Brothers, Jake Shields und so kommt, schrieb auf Twitter, also das trage ich jetzt mal auf Englisch vor, weil ich denke mal, das ist dann relativ selbstsprechend. At Gilbert Melendez won't be punked by at Dana White. If not careful, out of your guys. Ja, da habe ich natürlich, da fehlt mir die Hälfte des Tweets. Das ist hervorragend, Copy and Paste, so super funktioniert, wie es sonst auch immer funktioniert. Ich kann dir da einen Trick sagen, wie es da so ein paar Shortkeys gibt. Ja, die kenne ich, die Shortkeys. Aha. Aber wenn du es nicht komplett markierst, nützt dir das auch nichts. Also, aber ich weiß noch, was er geschrieben hat. Es ging darum, dass Cesar Gracie meinte, dass wenn Dana White nicht aufpasst, dann werden noch ein paar andere seiner Jungs die UFC in Richtung Bellator verlassen. Weil die gerade schon spekulieren, dass es da eventuell so ein Movement gibt. Wir erinnern uns, es gibt auch einen Herrn Nick Diaz, der aktuell keinen Vertrag hat. Ja. Und Gilbert Melendez und Nick Diaz bei Bellator, das wäre schon... Wild bin ich auch dabei, ja. Also, das meine ich, es ist einfach ein Fingerzeig. Klar, man kann jetzt Gilbert Melendez als einzelnen Kämpfer nehmen und sagen, ja, scheiß drauf, aber da hängt aus meiner Sicht ein bisschen mehr dran. Und Bellator spricht auch nicht irgendwie von so einem One-Fight-Deal, sie sprechen von einem Multi-Fight, Multi-Year-Deal. Also, da gehe ich jetzt mal von 3 Jahren oder so aus, mindestens. Du hast ja auch gesagt, dass hinter Bellator ein fetter Channel steckt, ne? Viacom, ja. Viacom, ja. Also da ist Geld da, das ist nicht so das Problem. Aha. Und die müssen jetzt mal angreifen. Ist das jetzt auch irgendwie nach diesem wirklich missratenen Xbox Live Arcade Game auch mal ein so richtiger Move jetzt auch mal gegen die UFC? Man hat es ja auf dem Spielesektor mal versucht. Ich weiß nicht, damals habe ich für diese Gaming-Klitsche da gearbeitet so ein bisschen. Und da ging es auch damals schon, da war der Angriff, zumindest von dem Entwicklerstudio, wir wollen auf allen Ebenen gegen die UFC bestehen und jetzt auch eben mit diesem Spiel, das ist da glaube ich nicht ganz geglückt, aber jetzt sieht es auch stark danach aus, dass die Top Guys von der UFC nicht abwerben, sondern so gute Angebote geben, dass man da einfach nicht ausschlagen möchte. Na, die Frage ist, ob das bei Gilbert Melendez jetzt bleibt oder ob da sich noch mehr draus entwickeln könnte, gerade Nick Diaz oder so. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, also das ist jetzt, es wird so nicht kommen, aber lass uns mal rumspinnen. Stell dir mal vor, Nick Diaz, Nate Diaz, Jake Shields und Gilbert Melendez sind ja, bei Jake Bellator. Shields, dann würde ich sogar noch da, also... Da würdest du selber noch ein paar Euro den Jungs von Bellator geben, dass das... Make it happen, hier. Machen für den Idioten. Make it happen! aber, was ich jetzt interessant finde, der Manager von GSP, der Typ hat ausgesorgt und sagt, er möchte nur noch in den Octagon aus Spaß und wenn er halt einfach... ja, letzten Endes sein Hobby zum Beruf machen kann, ohne irgendwelche Zwänge. Und man sagt hier, Ben Askren gegen GSP bei Bellator. Das ist eine, ich glaube nicht, dass es möglich ist, aber ich meine, die Verwicklungen... Sollte es aber zu so einem Fight bei Bellator kommen, ist definitiv die Tür bei der UFC zu, oder? Gefühlt. Oder es entwickelt sich halt einfach eine interessantere Competition. Weil ich glaube, um was es den meisten Kämpfern geht, ist, dass sie gut bezahlt werden wollen. Weil ich finde, in der UFC... Geht nur nicht jedem Kämpfer so, geht jedem Menschen so. Ja, aber in der UFC finde ich es als Profisport frappierend, wie groß die Unterschiede bei dem Verdienst, beim Verdienst sind. Also da gibt es halt Leute, die gehen mit $8,000 nach Hause. Mhm. So. Und dann gibt es halt Leute, die gehen mit $400,000 nach Hause. Das war ja schon mal aufgedrüsselt haben mit $8,000. Ja, da geil. Ja, aber davon musst du bis zum nächsten Kampf zehren. Und zehren bedeutet Camp, Management, sonst was zahlen. Ja, also das sieht... Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, dass jetzt die ersten Leute sagen, oh nein, meine geliebte UFC geht vor die Hunde. Das sind die ersten Vorboten, die ersten Anzeichen. Ist doch totaler Quatsch. Ich glaube, die Company ist so fett mit beiden Beinen im Business, das ist einfach nur gut. Das ist einfach nur gut für den Sport, wenn es da wirklich einen zweiten Mitbewerber oder wettbewerbsbegleitenden Company gibt. Das ist doch, kann doch nur gut für den Konsumenten sein. Also ich denke auch. Und vor allen Dingen ist es gut für die Kämpfer. Und ich glaube, glückliche Kämpfer und gut bezahlte Kämpfer bieten auch eine bessere Leistung. Also damit meine ich nicht, dass man denen den Arsch pudern soll, aber die sollten so viel Geld haben, dass sie halt gut über die Runden kommen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als nur gut über die Runden kommen. Weil jetzt im Profifußball, gut, da sind es andere Summen, ist schon klar. Aber da ist das Gefälle, glaube ich, muss ich anders ausdrücken. Ich glaube nicht, dass es einen Bundesligaspieler gibt, der am Hungertod nagt. Hungertuch nicht tot. Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, jeder wird so gut bezahlt, dass er davon leben kann. Und das sollte als professioneller Kämpfer in der besten Organisation, in reichsten Organisationen ja auch möglich sein. Mhm. Finde ich, für mich ist das zwar traurig, weil ich ihn gerne gegen Pettis mal gesehen hätte, aber kann ja trotzdem noch dazu kommen. Aber hauptsächlich ist es für mich ein Fingerzeig für Kämpfer, die sich momentan vielleicht so denken, wenn ich einen neuen Vertrag aushandeln muss, ich habe im Endeffekt ja eh keine andere Wahl und muss das nehmen, was man mir anbietet. Vielleicht öffnet das so ein bisschen die Köpfe verschiedener Kämpfer und setzt die UFC ein bisschen mehr unter Druck. Und was eigentlich relativ ungelegen kommt, denn jetzt mit diesen vielen Events in Brasilien und Europa und Asien und überhaupt, kommt das nicht so gut, dass man da jetzt irgendwie noch noch mal einen Gang einlegen muss oder hochschalten muss. Ja, also ich denke auch, die UFC würde sich gerne auf schlecht bezahlten Verträgen gemütlich machen und hoffen, dass das einfach so über die Bühne geht. Ist denn diese Explosion von Events vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass man Kohle vielleicht nötiger hat, als man denkt? Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube, denen geht's ganz gut. Die wollen nur noch mehr Geld haben. Und du siehst, zu was das führt. Also die Qualität in diesem Jahr an Shows ist doch fragwürdig. Also einfach mal so die ersten, naja gut, der Monat ist noch nicht ganz rum. Die ersten anderthalb Monate so an Events insgesamt betrachtet, war nie ein Event top to bottom richtig geil. Erinnere dich ans letzte Jahr oder an vor zwei Jahren, als du angefangen hast zu gucken. Ja. Es kommt natürlich viel Durchschnitt mittlerweile auf so eine Card. Das ist mal das Erste. Und wird fast schon noch eine Etage tiefer gehen. Ja, dazu müssten wir jetzt mehr Unterklassige. Okay. Ja, ich kann es nicht richtig beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das, was ich halt sehe, vergleiche ich mit dem, was ich vorher gesehen habe. Und da sind wir schlechter dran als die Jahre zuvor. Also, aber es wird mit Sicherheit sich nicht umkehren lassen und die werden jetzt diesen Weg weiter bestreiten, ganz klar. Wissen. Gut. Also wir werden das im Auge behalten, was mit Melendez passiert und gegebenenfalls hier ein Update verlautbaren lassen. Dann kommen wir jetzt zur alten Geschichte Aldo gegen Pettis. Da gibt's nicht allzu viel Neues, außer sollte Pettis kein grünes Licht für eine Octagon-Rückkehr im Sommer bekommen, wird Aldo definitiv seinen Featherweight-Titel nochmal verteidigen. Gegen? Ja, das wird sich dann zeigen. Also das ist jetzt hier nicht bekannt gegeben worden. Aber das Interessante ist ja, dass er nicht sagt, ich warte auf jeden Fall, sondern gut, wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann mache ich erstmal mit meinem Business weiter und wenn du dann soweit bist, dann rufst du bei mir an. Ist ja letzten Endes die Aussage. Finde ich aber gut. Nimmt so ein bisschen auch den Druck vielleicht von Aldo, dass er sagt, wenn ich jetzt den Titel abgebe, dann stehe ich ohne Titel. Weißt du, was wir letzte Woche mal besprochen haben? Katastrophe wäre natürlich, wenn er jetzt den Titel verliert. Das wäre für die UFC äußerst unglücklich. Wobei, vielleicht können sie dann, sollte es gegen Chad Mendes sein, daraus eine kleine Story stricken und müssen wir mal. Chad Mendes hat er doch schon gehabt vor. Ja, aber wie gesagt, es war ja sehr kontrovers. Er hat sich verteidigt, indem er sich am Käfig festgehalten hat. Danach gab es diesen Knee-Kick und man muss dazu sagen, dass Chad Mendes natürlich on the roll war seit diesem Kampf. Und Chad Mendes, Cub Swanson sind mit Sicherheit die zwei, die es jetzt zu nennen gilt als mögliche Aldo-Gegner. Müssen wir mal abwarten, wer es dann wird. Anderson Silva, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe ein paar Retweets rausgesendet. Rehab-Geschichte? Der ist also wirklich erstaunlich weit. Erstens mal gab es dann so ein Bild, da lief er die Treppen runter, da habe ich mir noch gedacht, okay, das kriegt man schon hin. Nee, es war kein Tweet, es war kein Bild, sondern ein Video. Dann hast du ihm ein Bild von ihm auf dem Laufband gesehen. Ja, das habe ich auch gesehen, verbundenes Bein, ne? Aber dennoch. Ja, und gegrappelt hat er auch schon. Bei einem Bild hat man das auch sehen können. Und in so einem Swimmingpool hat er sich rumgetrieben, aber ich glaube, das war noch am einfachsten. Sprich, das ist Wahnsinn. Anderson Silva gibt mächtig Gas. Ich bin gespannt, in was das dann mündet. Ob das vielleicht dazu führt, dass er sich dann nochmal vorher verletzt oder so. Er gibt schon viel Gas. Und überleg mal, das ist nicht mal 2 Monate her. Schon krass. Also es kommt mir fast ein bisschen unnatürlich vor. Was ich auch noch interessant fand, hat jetzt... Man könnte natürlich auch romantischerweise sagen, wenn es einer schafft, dann er. Wenn, also, Chris, keiner hätte es schöner sagen können. Wenn es einer schafft, dann er. Manchmal bist du so poetisch. Veranlagt, ja, das stimmt. Ja, dann verliebe ich mich manchmal so ein bisschen in dich. Ja. Es kriegt so einen leicht perversen Anstrich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber zu Recht. Und dann geht es eigentlich auch direkt schön weg. Was ich aber auch noch zum Thema Anderson Silva schnell sagen wollte, ist, dass sich Jacare zum Verletzungsstand von Anderson Silva mal geäußert hat und zu einem möglichen Comeback. Und Jacare meinte so, ja, also Anderson Silva müsste nicht unbedingt zurückkommen. Er muss niemandem mehr was beweisen, aber er wird es halt einfach machen, weil er Anderson Silva ist. Also auch Jacare, der ist der Trainingspartner von Anderson Silva oder Bekannter oder Schlüpferträger oder irgendwas, hat sich praktisch im Endeffekt dazu zu Wort gemeldet und gemeint, der wird definitiv zurückkommen. Dann kommen wir jetzt zu GSP. Den haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz so ein bisschen mit eingebunden. Der hat der brasilianischen Zeitschrift oder Webseite Combate ein Interview gegeben. Hat der auch so gebrüllt? Wieso? Ach so, nee, das war ja nur Wahnsinn. Francis Carmont, der so gebrüllt hat, oder? Nee, GSP aber auch. Habe ich noch nie erlebt von ihm. Bin ich wahrscheinlich schon eingeschlafen. Also... Das war das Highlight ist der ganzen Show, die Ringpausen von GSP und Francis Carmont. Werde ich mir nochmal reinziehen, definitiv nicht. Ja, hat er nochmal gesagt, momentan plant er keine Rückkehr, ist überhaupt nichts geplant und er kann sich das auch nur vorstellen, wenn sich gravierende Dinge ändern. Dann hat Combate natürlich wissen wollen, wie sieht's aus, gibt's diesen Superfight GSP gegen Anderson Silva noch irgendwann, und dann meinte der GSP, die Möglichkeit besteht immer. Ich kämpfe nicht wegen Geld oder Namen, das ist das, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Er würde sogar gegen Brock Lesnar antreten, hat GSP gesagt. Ich habe von niemandem Angst, es muss einfach nur ein fairer Fight für beide sein. Aber Brock Lesnar hätte ich auch nicht mehr Angst. Allerdings. Was aber interessant ist, gestern hat er ein Interview gegeben, GSP, da hat er sich so ein bisschen weiter geöffnet, nochmal zu diesem Thema, als er die UFC so angegangen ist. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ja, klar, so mit den, dass da nicht alles ganz koscher abläuft. Richtig. Und da hat natürlich der, ich weiß jetzt nicht, wer es war, wer ihn da interviewt hat, gefragt, ja, wie sieht's denn jetzt aus mit dir in der UFC und Dana White, und ihr habt ja so ein bisschen Beef, und er meinte, ich möchte überhaupt niemanden persönlich angehen. Ich möchte einfach nur, dass sich das, unser Business, MMA, die Sportart an sich, bewegt. Das ist alles, was er will. Er möchte niemanden persönlich angehen. Er hat auch keinen Namen genannt, ganz bewusst nicht, weil es wird halt nie den ultimativen Beweis geben und deswegen nennt er keine Namen. Aber es hätten sich wohl einige Kämpfer bei ihm danach gemeldet und gesagt, wir können dich zwar nicht unterstützen, weil wir haben halt noch unsere Karriere, wir müssen am Ball bleiben, aber wir finden das gut, was du machst, und wir drücken dir die Daumen, dass du damit was verändern kannst. Es soll auch Journalisten gegeben haben, die der UFC sehr nahe stehen. Da fällt mir eigentlich jetzt nur so jemand ein wie Ariel Helwani oder so, die wohl auch, also er hat es nicht gesagt, dass er das war, aber ist das, was mir als erstes durch den Kopf ging, der wohl auch gesagt hat, ich kann nicht öffentlich jetzt dazu Stellung beziehen, aber ich bin auf deiner Seite, ja. Und er hat das halt unterstrichen. Er glaubt, oder er ist sich sicher, dass es eine Veränderung geben wird. Er hätte wohl auch mit Lorenzo gesprochen, mit Dana nicht, aber mit Lorenzo Fertitta hat er gesprochen, und der war auch der Meinung, okay, wir müssen hier was ändern, und GSP sagt, er hat das Gefühl, dass da was in Bewegung gesetzt wurde und dass sich was ändern wird. Also das finde ich dann doch schon mal so ein bisschen interessant, dass er sagt, meine Wutrede, möchte ich auch fast schon sagen, hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Das fand ich bemerkenswert. Ja. Bin ich gespannt, ob es dann letzten Endes wirklich was bringt, weil das, was wir vermutet haben, dass es da relativ schnell ruhig wird um das Thema, so war es ja dann letzten Endes auch. Muss man so sagen. Unterm Strich ist es relativ schnell ruhig geworden, diesbezüglich. Ich glaube, war auch ganz im Sinne der UFC, dass es da um dieses Thema relativ schnell ruhig geworden ist. Die haben dafür gesorgt. Das sehe ich auch so. Dann komme ich jetzt zu einem Kämpfer, der eigentlich gar nicht so auf unserer Agenda steht, weil, ja, und zwar Chris Lieben. Da gab es nämlich einen ganz interessanten Tweet. Am Wochenende war das, glaube ich. Da hat er sich so ein bisschen darüber ausgelassen, dass er sich jahrelang den Arsch für die UFC aufgerissen hat und jetzt mit leeren Händen dasteht und überhaupt nichts hat und er hätte lieber irgendwie so ein Trucker werden sollen. Die haben wenigstens eine Vorsorge und hin und her. Und hat diesen Tweet dann relativ schnell auch gelöscht und hat gesagt, ja, Leute, kann nichts dafür. Es war, mein Hund ist irgendwie gestorben oder weiß der Kuckuck. Achso, ich dachte, der Hund wäre übers iPhone gelaufen. Ja, wahrscheinlich das auch noch. Oder die Katze hat das iPhone abgeleckt. Weiß der Kuckuck. Aber Chris, jetzt frage ich dich mal, was ich wirklich irgendwie nicht auf die Reihe bekomme. Ist denn nicht jeder für sich selbst auch ein bisschen verantwortlich? Ich kann diese Kritik nicht mehr ertragen mit, ja, jetzt stehe ich ohne Vorsorge. Alles da. Ja, leck mich doch am Arsch. Wenn ich doch nicht für mich selber sorge und gucke, dass ich ein bisschen Geld auf die Seite tue, dann kann die mich doch danach nicht hinstellen und sagen, ja, also es kümmert sich ja keiner um mich. Ich meine, jeder in unserer Generation weiß, wenn er jetzt nicht irgendwas für die eigene Rente zurücklegt, wird er definitiv finanziell, außer er hat natürlich Immobilien oder so, aber wenn er halt ein ganz normaler Arbeiter ist, der sonst nichts hat und keine Eigentumswohnung oder Häuser, dann wird er relativ hart aufschlagen, wenn er in Rente geht. Also da kann ich doch jetzt, da muss ich doch jetzt vorsorgen und kann ich in 30 Jahren sagen, ja, aber mein Arbeitgeber, der müsste doch jetzt mal für mich einstehen. Ich hab mir doch auch einen Arsch aufgerissen. Nee, fick dich. Na, guck doch, was du mit deinem Geld machst. Du verdienst Geld, dann leg einen Teil auf die Seite und den anderen Teil kannst du verhuren. Und wenn du zu wenig Geld hast, um es zu verhuren und auf die Seite zu tun, dann such dir einen anderen Job. Oder kämpf besser. Weiß der Kuckuck, dann tu halt was dagegen. Was ist denn jetzt seine Aussage? Das zum einen ist natürlich das, was man immer wieder öfters hört. Und was ich nicht verstehe, dass man immer direkt da irgendwie einen Tweet losschickt und irgendwen anfährt. Kann man das nicht entweder lassen oder da intern machen oder was weiß ich mal einfach ansprechen hier, dass du da nicht mal eine Policy einrichtet? Nein, dass man da immer gleich über Twitter Dana oder Fortidas anpimmelt. Ja, er hat ihn danach zwar gleich wieder gelöscht, den Tweet, aber dennoch, ich krieg da eine Krise. Es ist ja auch beim Wrestling ganz oft so. Ja, jetzt sind wir hier ganz alleine gelassen worden und verarmt und drogensüchtig. Ja, das liegt doch nicht an der WWE. Das ist doch der Job, den sich die Leute ausgesucht haben. Weißt du, das war nämlich so lange geil, der Job, solange sie im Rampenlicht standen. Und als sie dann aufgeschlagen sind, dann haben sie gemerkt, dass sie das Leben, dass sie mal leben konnten, als sie im Rampenlicht standen, nicht mehr fortführen können, aber haben es dennoch gemacht. Die haben genauso viel Geld ausgegeben wie davor. Und das ist das Problem. Wenn dann nicht mehr das Geld reinkommt, so wie es davor war, dann bist du halt rucki zucki pleite. Und in den USA gibt's halt dann nicht so ein Rentensystem wie hier in Deutschland, dass du wenigstens noch eine Mark 50 bekommst. Da stehst du halt mit nichts da. Aber das ist doch deine eigene Blödheit. Also das ist was, das geht nicht in meinen Kopf. Und wie gesagt, wenn du merkst, ich verdiene zu wenig Geld mit der UFC oder bei der UFC, als Kämpfer, da muss ich mir einen anderen Job suchen. Das mache ich doch jetzt genauso. Wenn ich merke, ich kann meine Familie nicht ernähren, dann muss ich doch auch gucken, was ich dann ändere vielleicht. Also das ist ein Thema, das geht mir tierisch auf die Nüsse. Das muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Also das ging mir, wie gesagt, auch schon immer beim Wrestling tierisch auf die Nüsse und ich habe jetzt dann wirklich die Faxen dicke und fahre halt zu Chris Lieben und scheiß dem vors Gartentor. Meinst du, das hilft? Mit Sicherheit, ja. Gut, das denke ich mal, das hilft. Das ist eine Message auch. Eine bodenständige. Ja, eine Beutel. Dann wurde bekannt gegeben, dass es ein neues, re-engineertes Bonussystem bei der UFC geben wird. Ach, ey. Und zwar gibt es kein Submission und kein Knockout of the Night mehr. Ist natürlich mittlerweile schon ein alter Hut, aber immerhin, dich kann ich damit noch überraschen mit der Nachricht. Submission of the Night und Knockout of the Night gab es seit 2006, wird jetzt eingestellt, gilt auch schon praktisch ab heute, wurde schon bei UFC, bei der Fight Night 36 jetzt angewandt. Und das Ganze nennt sich jetzt Performance of the Night. Und dieser Bonus wird vergeben ebenfalls mit $50,000. Und diesen Performance of the Night Bonus bekommen allerdings zwei verschiedene Kämpfer. Fight of the Night gibt es weiterhin, sprich es gibt auch weiterhin drei Bonus Möglichkeiten, die du abräumen kannst. Aber nehmen wir mal an, es gibt kein Submission of the Night. Sowas gab es ja auch schon mal. Dann gibt es halt zwei Kämpfer, die besonders hervorstachen in ihren Kämpfen und dann kriegen die halt dieses Performance of the Night. Warum das in vielen Fankreisen so viel Unmut hervorruft, kann ich nicht ganz nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vielleicht, weil es sich ein bisschen weichgewaschener anhört? Das kann sein, ja. Kann sein, aber es ist nur der Name. Darüber könnte man doch hinwegsehen. Ja, also wenn du da trotzdem einen komplett irre ausnockst, dann ist es halt die Performance of the Night. Ja, dann stell dir mal vor, zwei nocken jemanden komplett irre aus. Ja, dann stimmt. Ist es doch schon fairer eigentlich. Ja. Finde ich jedenfalls. Also die Performance of the Night wird zweimal vergeben, ja? Richtig. Möchtest du noch wissen, wer die meisten Knockout of the Nights in der UFC-Historie abräumen konnte? Bitte. Schätze? Kenn ich den? Ja. Markant? Nee, Anderson Silva. 7-mal Knockout of the Night, Vitor Belfort 5-mal Knockout of the Night, Chris Lieben 4-mal Knockout of the Night, also da sind schon $200,000 zusammengekommen, ja Lieben. Hätten sie die mal auf die Seite getan. Roy Nelson 4-mal Knockout of the Night, Lyoto Machida 4-mal und Travis Brown ebenfalls 4-mal Knockout of the Night. Submission of the Night, da lese ich jetzt nicht alle vor, weil ganz viele 4-mal und 3-mal Submission of the Night abgeräumt haben. Ich lese nur die ersten zwei vor und Joe Lozon war mir klar mit 6-mal Submission of the Night, aber auf der zweiten Position mit 5-mal Submission of the Night, Nate Diaz, da war ich ein bisschen überrascht. Das habe ich überhaupt nicht abgespeichert gehabt, dass der so oft Submission of the Night abgeräumt hat. Ja, wird er allerdings jetzt nicht mehr machen können. Leider Gottes. Ian McCall, Uncle Creepy, sollte am 8.3. in Europa, um es genauer zu sagen, in London gegen Brad Pickett antreten und Brad Pickett im Flyweight begrüßen. Zu diesem Kampf wird es leider nicht kommen, da sich der gute Ian McCall verletzt hat. Du merkst, so ein bisschen hat die UFC wieder die Verletzungsseuche. Seuche, ja? Ja. Nachdem wir 2013 relativ Glück hatten und eigentlich alle Top-Fights und Kämpfe, auf die wir uns allgemein gefreut haben, zustande gekommen sind, sieht es dieses Jahr ein bisschen problematisch aus. Ging so ein bisschen los mit der Anderson-Silva-Geschichte, ne? Ja, wobei sie da haben sie ja noch Glück gehabt, dass es mehr oder weniger im Kampf passiert ist und nicht im Vorfeld. Ich glaube, das wäre noch schlimmer gewesen. Aber ist natürlich schade, weil ich hätte mich tierisch über diesen Kampf gefreut. Vielleicht kommt er noch irgendwann zustande. Wie lange der gute Ian McCall ausfällt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ja, hab Bock gehabt auf McCall gegen Brad Pickett. Wird es aber dann jetzt doch nicht werden. Scheiße. Dann wird es ein neues Ultimate, eine neue internationale Ultimate Fighter oder ein Ultimate Fighter Ableger geben. Und zwar Ultimate Fighter Latinoamerika. Oh. Ja. Viva la Raza. Ich glaube, Chavo Guerrero ist schon da mit seinem alten, wie heißen die Fahrräder, diese Epico. Nee, wie hieß denn dieser Typ? Dieser mexikanische Typ da. Unico und Camacho. Ja, die sind schon mit ihrem Dreirad angerauscht zu den Castings für diese Geschichte. Stell dir das mal vor. Mit der Musik so hinten auf dem Gepäckträger. Großartig. Ja, die Aufnahmen für Tough Latinoamerika beginnen im Frühling. Und gefilmt wird im Ultimate Fighting Training Center in Las Vegas, also da, wo auch zum Beispiel Rousey Tate und so zustande kam. Und die Teilnehmer dürfen aus folgende Länder stammen: Argentinien, Belize, Bolivien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Dominikanische Republik, Uruguay und Venezuela. Also irgendwie habe ich jetzt schon Bock auf diese Staffel. Ich weiß, ich verbinde mit diesen ganzen Ländern irgendwie so was Wildes? Was Wildes und so kleine verrückte Typen. Also, ja, irgendwie da habe ich Bock drauf. So wie vielleicht wird das ja so eine Geschichte wie bei The Rundown. Was war das? Ein Film mit The Rock. Der, ich glaube, der erste große Mainstream-Film mit The Rock, der hieß bei uns Welcome to the Jungle oder so. Ach, da gab es so auch den Kampf, wo The Rock im Dschungel gekämpft hat gegen ganz viele so Kleinwüchsige. Ja, ich glaube, sowas wird das. Ja, weil vor allem, es wurde wohl noch nicht so richtig bekannt gegeben, welche Gewichtsklasse das Ganze dann beinhalten soll. Denn die Teilnahmebedingungen auf UFC.com sind wie folgt beschrieben. Die Teilnehmer müssen Spanisch sprechen. Gruß an Storki. Zwischen 21 und 34 Jahre alt sein. Und Gruß an Storki. Und 3 Pro-Fights haben. Gruß an Storki, siehste? Ja, stimmt, der hat gegen dich, gegen mich und gegen Dennis Retzler schon gefädelt. Ja. Eigentlich kann er direkt sich anmelden. Kann er sich direkt anmelden. Pro-Favore. Ja, Was? Por favore. Mi Name el Storch. Patrick. Patrick Storch. Also, Patrick, solltest du dich da anmelden, dann kannst du uns ja mit brandheißen Insider-Informationen versorgen. Stell dir das mal vor. Ist mal ehrlich. Da sind, die ganze Zeit sind da so mexikanische Kleinwüchsige und dann kommt Patrick Storch, der halt einfach, was weiß ich, 1,80 Meter ist und halt einfach nur schlaksig. Ja, denkst du, das ist die neue Ausgabe von der Zahnfee oder so? Was? Ich weiß auch nicht, weil du von The Rock gesagt hast. Ging mir schon die ganze Zeit durch den Kopf, das mit der Zahnfee. Der Zahnfee-Film? Ja, der ist ja schrecklich gewesen. Oh, den habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Ach so. Das ist ja gut. Gut, ich habe noch was, ja? Nee, schon gut. Ich habe noch was umgestellt und zwar wird es... Stell mir gerade vor, wie da so ein Highlight-Video kommt und dann aber auch Patrick Storch in so einem Armbar ist und gerade übel so mit seinem Mauspiece, wo Gore draufsteht, gerade einem submitted. So einen wilden Mexikaner. Ich würde es befürworten, Patrick. Wir wünschen dir viel, viel Glück. Wir haben bis jetzt ja immer dann als letztes so Fight-Announcements gemacht und sind die Events durchgegangen und haben gesagt, hier kämpft XY gegen XY. Und das habe ich jetzt so ein bisschen umgestellt. Und zwar wird es einen Block jetzt mit Fight-Announcements geben, allerdings nur mit aus meiner Sicht interessanten, relevanten oder zumindest mal bekannten Kämpfern. Charmanten auch. Hast du noch vergessen, ja. Da sind wir gleich schon beim ersten Announcement. Und zwar wird bei der 39. Fight Night Clay Guida wieder ins Octagon zurückkehren und trifft Meister auf... Meister Zottelbart. Richtig. Und trifft auf Tatsuya Kawajiri. Ja, klar. Auch besser bekannt als... Wie ist der? Aoki, damals in der WWE. Bei der 38. Chris. Bei der 38. Fight Night am 23.03. in Natal in Brasilien wird Hans Stringer auf Francimar Barroso treffen. Habe ich mir hier notiert. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich... Hans Stringer. Na, da weiß ich aber, von welchem Podcast der supported wird. Wahrscheinlich heißt der Hans Stringer. Aber warum... Für mich heißt der Hans... Ich guck mal, wo der herkommt, der Hans. Das ist egal, wo der herkommt. Hans Stringer kommt aus Holland. Die sind auch völlig geistesgestört, die Holländer. Also echt, Hans Stringer, ein 26 Jahre alter Mann. Da hat der doch eine Wette verloren. Das kann doch nicht sein. Der hat eine Wette verloren. Du musst in der UFC als Hans Stringer kämpfen. Im Stringtanga. So. Stringer-Tanga, ja. Tanga. Also ich glaube, hier bei diesem Announcement kommt dieses Charmant zur Geltung, weil ich weiß nicht, warum ich das mir notiert habe. Dann natürlich Cormier, der jetzt auf Patrick Cummins trifft bei UFC 170. Ebenfalls geändert wurde für UFC 170 der Kampf Lucas Martins gegen Aljamain Sterling. Da war es ja so, Lucas Martins sollte eigentlich gegen Brian Caraway antreten. Dann hat sich Brian Caraway verletzt, dann sollte Lucas Martins gegen diesen Sterling antreten. Jetzt hat sich allerdings auch Lucas Martins verletzt und jetzt wird Cody Gibson zu seinem UFC-Match kommen und trifft, wie gesagt, auf diesen Aljamain Sterling. Ich fand nur die Überwerfungen, die es da im Vorfeld gab, ganz interessant. Und dann noch ein ganz wichtiges Announcement, ist auch jetzt schon ein bisschen älter. Jael Sonnen gegen Wanderlei Silva wurde ja zuerst für 173 als Co-Main-Event angepriesen. Das ist jetzt vom Tisch. Es wurde geändert. Und zwar wird dieser Kampf am 31.05. in Brasilien stattfinden, als Main-Event der Ultimate Fighter Brasilien-Geschichte. Also das wird der Headliner sein für die ganze Angelegenheit. Und jetzt lese ich gerade noch. Ach genau, und als Ersatz, weil ja Sonnen gegen Silva von 173 gestrichen wurde, war eigentlich Overeem gegen JDS geplant. Ja. Was wir vorhin besprochen haben. Ja. Das wäre auch geil gewesen. Ja. Overeem JDS als Co-Main-Event. Ja. White Man gegen Vitor Belfort als Main-Event. Ja, das wird es nicht geben. Aber wie gesagt, Sonnen gegen Silva wird... ein Main-Event. In Brasilien, der arme J.S. Sonnen. Ich hoffe, er überlebt es bis dahin. Ja, und der Yoga-Lehrer, der in Tough China mitgemacht hat. Ja, genau. Was jetzt? Ich dachte, da kann ich mal mit dem Peter-Knowledge punkten. Ich weiß gar nicht, wen du meinst. Hä? Ich weiß gar nicht, wen du meinst. Es war hinlänglich bekannt, Ricky, dass ein Yoga-Lehrer bei Tough China mitgemacht hat. Also das weiß ja wohl nun wirklich Ach, jeder. Ach stimmt, ich erinnere mich. Ja, stimmt, dieser Yoga-Typ, der überhaupt nicht noch nie was von MMA, du hast absolut recht, Chris. In einer Hand Stringer gar, jetzt schon. Jetzt überraschst du mich wirklich. Manchmal bist du also ein Fabelwesen. Ach, guck mal, da schreibst du Peter Graf auch gerade in den Chat. Das ist ja ein Schmierer. Hat er von mir abgeschrieben. Guck dir das mal an. Ich kann nicht gucken, weil ich bin schon jetzt beim nächsten Thema. Ach so, na klar, dann. Ich habe recht, wurde gerade geschrieben. Schon ein bisschen länger her, aber nur die positiven Punkte, die schnappe ich aus dem Chat raus. Was denn jetzt? Beim nächsten Thema, Chris. Ah, dann komm. Recap. Mishida Musashi. Oh Gott. Kann jetzt nicht der Stream abbrechen? Ja. Liebe UFC, ich muss euch wirklich mal was sagen. Also ich sag erstmal von vornherein, die Prelims habe ich mir nicht angeguckt. Ich habe mir die Maincard angeguckt und habe mir gedacht, Leute, das kann echt nicht sein. Das ist genau das, was passiert, wenn du zu viele Events machst. Die Events werden relativ durchschnittlich bis unterdurchschnittlich. Gerade diese Events, die halt kein Pay-Per-View sind. Ich fand diese ganze Card eine Zumutung. Und ich möchte hier mal kurz verlautbaren, dass das die zweite Card hintereinander war mit 10 Decisions am Abend. Oh. Allein das. Und dann waren die Kämpfe auch noch so öde. Oh. Also es ist wirklich, das war die Hölle. Also für mich, dieses Event komplett zu gucken, ich musste mir Mühe geben. Ich kannte das bislang bei der UFC überhaupt nicht. Und es war wirklich so, dass ich zeitweise immer dachte, oh, noch eine halbe Stunde oder noch eine Stunde. Es war für mich nicht schön anzugucken. Dennoch, Daumen raus. Möchtest du mal wissen, wie ich den Fight Oliveira versus Ogle mir notiert habe? Den habe ich komplett schon ausgeblendet. Wie? Ich hab drei Notizen gemacht. Ja? Oliveira mit Rear Naked Choke. Runde 2, Katastrophenrunde. Runde 3, Oliveira mit Triangle Choke. Normalerweise schreibe ich irgendwie zweimal Fight. Aber ja, es waren tatsächlich nur 3 Punchlines pro Runde. Das war die Hölle. Also für mich war, ich bin wirklich einiges gewohnt. Chris, du weißt es auch von mir, dass ich auch kein Problem habe, wenn ein Kampf zu technisch ist. Na, überhaupt nicht. Habe ich doch inzwischen auch nicht mehr, dass da irgendwie so ein Wrestling-Fight entbrennt. Weil die können extrem spannend sein. Das fand ich ja auch bei... Ganz kurz. Peter. Hä? UFC 200 findet leider nicht in der Lanxess Arena in Köln statt. Was? Aber in der HDI in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart, weil der VfB hat aktuell keine Verfügung mehr für dieses Stadion. Und deswegen wird die UFC ihr erstes Stadium-Event in Deutschland abhalten. Das ist natürlich Quatsch. War nur ein Spaß, Leute. Nicht, dass ihr jetzt auf Event-Tim geht. Und alle bestellt. Gut, Chris, ich habe dich unterbrochen, weil du warst, ja, glaube ich... Man hat es ja gesehen bei Jacare Souza gegen Liz Carmouche. Quatsch. Liz Carmouche. Ja, man weiß es nicht mal mehr. Francis Carmont. Das war spannend. Ich fand den Kampf gut, muss ich sagen. Ich fand den Kampf sehr gut, muss ich fast schon sagen. Das Ground Game in der zweiten Runde, wo Carmont fast ausgetappt hätte, ich habe mitgelitten. Ja. Der guckte nur noch so ein bisschen von dem kleinen Mann da irgendwie rüber. Das war zum Ende der ersten Runde. Oh, guck mal, weiß ich schon gar nicht mehr. Ich aber. Und Sousa hat so geil gestartet. Er hat mit Spin-Kicks, mit irgendeiner exciting Shit. Das war schon geil. Und dann habe ich mich gefragt, wie kommt Carmon dagegen an? Da muss doch irgendwann das Wrestling kommen. Und es kam und Jacare hat's umgedreht. Aber nur das in der zweiten Runde, ja. In der zweiten Runde wir können ja mal unsere Tops und Flops oder unsere Daumen hoch, Daumen runter Geschichte. Der Kampf. Okay. Carmont, muss ich auch sagen, war ein Top. Der ganze Fight, den fand ich echt spitze. Da komme ich gleich noch, wir können gleich noch dazu kommen. Ich hatte noch kurz einen Daumen hoch und zwar ganz klar für Eric Silva, der Takenori Sato relativ schnell besiegt hat, nach 52 Sekunden. Die Heel-Kicks waren ja wohl geil, oder? Ich habe die zuerst gar nicht gesehen. Ich dachte zuerst, hä, was labern die denn da? Ja! Und erst in den Zeitlupen erkenne ich das und dachte mir so, Alter, leck mich am Arsch. Man muss natürlich sich definitiv... Die waren richtig cool. Absolut. Aber man muss sich hier definitiv die Frage stellen, ob mit Sato nicht jemand als Gegner ausgewählt wurde, der überhaupt nicht auf diesem Level sich befindet, wie ein Eric Silva. Es fällt mir schwer, das zu beurteilen, muss ich sagen, weil von diesem Sato weiß ich nichts. Weiß ich wirklich gar nichts. Und es war auch sein erster UFC-Kampf. ich kann es nicht beurteilen, aber es wirkte für mich so irgendwie wie so ein kleines Geschenk an Eric Silver. Wirkte so ein bisschen. Er hat du musst das Geschenk ja auch erstmal annehmen, was richtig. Ja Overeem nicht getan hat, was auch Benson Henderson, es war kein Geschenk der Fight, das nehme ich zurück, aber er hätte ihn finishen müssen. Overeem hat mir nicht gefinisht und das nehme ich ihm bis heute noch übel. Das war eigentlich auch ein Geschenk der Fight, weil mir, muss ich sagen, hätte Storch auch noch besiegt. Jetzt. Aber Eric Silva, der war schon richtig excited. Der hat das Geschenk angenommen, aber wie? Mit geilen Heel-Kicks. Also, das waren wirklich Hüppler-Kicks, wie du sie nennen würdest. Ja, also nee, nicht nennen würdest, sondern wie sie ja auch heißen, Chris. Ja, Hüppler-Kicks. Drei Hüppler-Kicks waren das. Die Triplette. Das waren sie. Ich fand den Kampf super. Ich fand Eric Silva super. War ja nicht lang, aber schön. Doch, war eine großartige Nummer. Und deswegen ganz klar Daumen hoch. Hast du Daumen runter irgendwo? Ja, der komplette Oliveira-Ogle-Fight ist ein Daumen runter. Wobei ich da sagen muss, Oliveira musste, glaube ich, wollte abliefern und musste auch abliefern. Und das ist immer, der hat jetzt auch einiges hintereinander verloren oder eine relativ unglückliche Streak. Oder so. Ich habe noch einen Daumen runter. Also. Warte, wir kommen gleich dazu. Zwei Kämpfe zuletzt verloren gegen Swanson und gegen Edgar. Ich glaube, gegen Cub Swanson war das irgendwie so, war er verletzt oder ist kurzfristig eingesprungen? Irgendwie so eine Geschichte. Und gegen Frankie Edgar weiß ich auch nicht mehr, was da für eine Ausrede gab. Aber ich glaube, er wusste schon, dass es jetzt wichtig ist zu gewinnen. Und Ogle ist halt einfach schwierig zu kämpfen. Aber er ist nicht gut genug, um dich wiederum stark in Verlegenheit zu bringen. Mhm. Und dann kommt halt so eine Scheiße dabei raus. Aber es ist für mich noch nicht mal der schlimmste, von der Ansetzung her der schlimmste Kampf. Von wem ich wirklich enttäuscht war und mein Daumen da runter, haben wir dasselbe, ja. Gebe ich an Viscardi Andrade oder Andrade. Das Krasse ist doch, er beatdownt ihn in der ersten Runde, aber wie freut sich schon? Genau, und da ist bei mir schon der Punkt gewesen. Da habe ich Daumen runter schon aufgeschrieben. Ja. Das hat für mich schon gereicht. Dann, also, ich meine, wie lang machen die Leute das? Das sind Profis. Das ist wie wenn du einen Elfmeter schießt und rennst schon zum Jubeln oder so. Obwohl du noch nicht mehr geguckt hast, wo der überhaupt hinfliegt, der Ball. Das ist für mich völlig unbegreiflich. Es gab nicht eine Sekunde für mich der Moment, wo ich dachte, okay, der Referee kam auch schon in die Richtung und, oder nix. Das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Und er war auch froh, dass er verloren hat. Was mir übrigens aufgefallen ist bei Nico Musoke, dass der auch gegen diesen Italiener da, in Manchester sein Debüt gefeiert hat, auch zuerst seine Probleme hatte und offensichtlich leicht anzunocken ist. Weil da war er auch mal kurz angenockt gegen Sakario oder wie heißt der? Sakara oder irgendwie so, Alessio Sakara. Sincara heißt er. Alessio Sincara, genau. Das ist mir aufgefallen und ich mag den Musoke eigentlich, aber ich glaube, er heißt übrigens nicht Musoki, sondern Musoke, aber ich glaube, dass er ein bisschen ein labiles Kinn hat. Ja? Ah, fragile ist. Fragile. Ja. Ich habe übrigens für alle WWE-Fans, habe ich jetzt kurz nochmal eine Theorie, die muss ich kurz loswerden. Wir brennen. Ja, also und zwar kam mir jetzt schon vor einigen Monaten, hat man ja immer mal wieder bei Bleacher Report, den ich tatsächlich immer noch bei Twitter folge, kam ja die Geschichte raus, dass Hulk Hogan einen neuen Vertrag unterschrieben hat, ne? Hulk Hogan. Und alle wundern sich, ja, wo ist er denn? Ich weiß es. Ja? Ich weiß es. Unterm Octagon oder was? Ricky? Ja. Ich weiß es. Dann sagst du es auch, oder? Ja, er ist Sin Cara. Finde ich lustig. Das wäre wirklich so. Ja! Ja! Und ich finde, das wäre echt niedlich. Die haben noch einen gesucht, der ein bisschen besser ist als das Original da. Ja, Sin Cara, stimmt. Die gebückte Haltung hat er definitiv. Ja! Und ich dachte immer, das liegt an der Dusche bei der WWE, dass Sin Cara so gebückt läuft. Aber na gut. Hast du auch noch einen Daumen runter zu vergeben? Ja, komplett Andrasch natürlich. Alter, freut sich, das Ding einfach nur noch finishen müssen. Er hatte diesen. Wie heißt denn dieser Hüppler-Punch, den auch Leone Machida in der letzten Sekunde gemacht hat? Wenn du so auf den Gegner draufhältst und dann einen Punch gibst. Peter, sag mal. Will mal kurz im Chat gucken. Ja. Peter, wie heißt denn so ein Punch? Wenn der Gegner auf dem Boden liegt und du hinterher springst und ihm dann nochmal... Der eingesprungene Angriffspunch heißt der, glaube ich. Ach so. Ja. Ja. Also so eine dumme Sau. Wirklich. Also ja, der im Endeffekt verkörpert der alleine schon die komplette Card. Also, der ist eigentlich auch schuld, dass mir danach wahnsinnig langweilig wurde. Dann natürlich mein großer Daumen hoch, fast schon Doppeldaumen. Das ist an die Ringpausen von Jacare Souza gegen Francis Carmon. Wie GSP. Ja, du komm nur mal! Hat das schon gesagt? Was denn? Ich glaube, das hat er nicht gesagt, aber. Du kannst du Französisch? Ja, klar! Ja, okay. Er hat gesagt, voulez-vous français avec moi? C'est la vie. Joueur de Louis Dauphiné, hat er, glaube ich, mehrfach geschrieben. Weil GSP den so angepöbelt hat. Und hast du gesehen, Camus? Francis Camus hat die ganze Zeit eine Louis Dauphiné-Parodie gemacht. Oh! Oh! Hat er immer gemacht. Oh, nee! Was denn? Ich verstehe dich doch gar nicht! Er hat einfach nur zurückgeschrien, weil er so undeutlich geschrien hat, der GSP, und er hat zurückgeschrien, was ist denn los? Chris, jetzt wird's mir ein bisschen zu klamaukig. Ach so. Also die Ringpausen von dem Fight, das war die allerhöchste Unterhaltung. Passend dazu mein Daumen hoch in Richtung Jacare Souza. Einfach nur, weil ich beeindruckt... Also erstmal muss man dazu sagen, dass Francis Carmon mich überrascht hat in diesem Kampf und nicht ganz so langweilig war, wie ich es eigentlich mir vorgestellt habe. Und mir Jacare aber sehr gut gefallen hat, wie er gegen einen so unangenehmen Gegner so dominant auftreten kann. Und man muss ja dazu sagen bei Jacare, dass er Knochenfragmente in seinem linken Arm hatte, beinahe den Kampf absagen musste. Ach so. Fragmente wirst du nicht haben, Chris. Ansonsten, glaube ich, wärst du schon mal beim Arzt. Und er meinte, er hat die letzten 6 Wochen nur mit den Beinen trainieren können und vermutlich fällt Jacare jetzt für 6 Wochen aus. Es muss jetzt eine Endoskopie gemacht werden, damit man da genaueres weiß. Aber das unterstreicht für mich nochmal die Stärke eines Jacare, auch wenn er zum ersten Mal im Oktagon nicht den Gegner finishen konnte. Aber das war beeindruckend, weil Francis Carmon ist, glaube ich, ist ein ganz schwerer Gegner und wir werden den auch noch, oder das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir von Jacare Souza, von Francis Carmon sprechen. Weißt du noch was? Daumen hoch, Daumen runter. Ja, ich habe Machida 2.0, seitdem ich die UFC verfolge und alle Machida-Fights bis vor dem letzten, habe ich mir gedacht, oh, Machida, das wird eine Gurke, der Kampf. Nee, ich finde, der hat sich gewandelt. Viel Striking in dem Fight, viel Aktionen von Machida. Und das hat mir so gut gefallen. Auch die letzte Runde, wo er dann nochmal alles gegeben hat. Mir gefällt Lyoto Machida sehr, sehr gut im Moment. Kann ich mich nur anschließen. Gleichzeitig ist Gegard Mousasi mein Daumen nach unten, Machida Daumen nach oben. Von Mousasi hätte ich mir mehr erwartet. Ich fand ihn viel zu langsam. Ich wusste, dass Mousasi jetzt kein extrem schneller Kämpfer ist, aber hier hast du gesehen, dass Machida alles machen konnte, was er wollte. Er hat ja irgendwann selber darum gekaspert mit seinen ganzen Moves. Mhm. Und Mousasi war... Machida hat ja am Ende noch diesen Handhüppler gemacht, ne? Kannst du dich noch erinnern? Ja, hat der Peter dir noch nicht gesagt, wie er heißt. Nein, den meine ich doch gar nicht. Ist doch okay. Müssen wir nicht vertiefen. In der vierten Runde, da gab es so eine Szene oder fünfte Runde, keine Ahnung. Kann sich kein Schwein mehr dran erinnern. Natürlich. Da stand er auf einem Arm und hat getreten. Okay, lass es mich anders ausdrücken. Interessiert mich nicht. Was ich sagen... Punch-Scheißes. Was ich sagen wollte, ist, dass Mousasi mich auch wieder enttäuscht hat. Weißt du, wenn diese Kämpfer merken in der letzten Runde, sie können nur noch durch einen Knockout gewinnen und machen, oder durch eine Submission, und machen nichts. Das verstehe ich nicht. Also, dass du da nicht irgendwas probierst. Verstehe ich nicht. Und das geht nicht in meinen Kopf rein. Ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, du bist 5 Runden im Oktagon. Machida hat alles zu verlieren in der letzten Runde. Es ist doch... Also, wieso versucht er nicht mal was? Das fand ich erschreckend, dieses Mousasi. Auch wenn viele sagen, technisch war es ja ganz gut und Mousasi wird wiederkommen. Es ist für mich zu wenig. Das ist für mich nicht das Level, das ich erwarte von einem Top-Guy, wie es jetzt halt so ein Machida dann ist. Der zu Recht sich ins Gespräch bringt für einen möglichen Titelkampf gegen den Sieger Whiteman oder Belfort. Also, dazu muss man sagen, dass Machida unter Umständen, er dachte, er hätte sich den Fuß gebrochen in der dritten Runde. Gott sei Dank, der Fuß ist nicht gebrochen, das steht mittlerweile schon fest. Er wird dennoch ein bisschen ausfallen, hat auch eine Medical Suspension gekriegt. Aber Machida, das hast du ja schon gesagt, ist seit seinem Weight Drop nicht wiederzuerkennen. Was wir, glaube ich, noch über den Mousasi-Machida-Fight sagen müssen, dass Mousasi einen Illegal Kick gemacht hat, ne, als er auf dem Boden lag. Ja, das ist richtig. Interessanterweise gab es dafür nicht mal einen Punktabzug. Mhm. Und es gab wohl bei den Prelims eine ganz ähnliche Situation, wo es einen Kick in die Eier gab und Yamazaki dem Kämpfer aber sofort einen Punkt abgezogen hat. Und in dem Fall war ja wieder Yamazaki. Und das, ja, wollte ich gerade sagen, das unterstreicht doch deine These, dass Yamazaki eine dumme Sau ist. Mhm. Ja. Aber ja, ich bin gespannt, ob Meshida viel Schein war, weil ich, das muss ich jetzt auch mal sagen, Musashi hat mich überhaupt nicht überzeugt. Von Munoz halte ich nicht so viel. Also, weißt du, da fehlt mir noch der Gegner, der es unterstreicht, dass Meshida wirklich so gut ist. Also, ich fand den schon stark, aber irgendwie spielt der so für mich dennoch in einer anderen Liga als zum Beispiel in Chris Weidman. Aber vielleicht sehen wir das Ganze ja. Das ist übrigens auch noch zu erwähnen. Meshida hat sich natürlich mehrfach zu einem möglichen Titelkampf geäußert. Er hat gesagt, er würde warten, hat er kein Problem damit. Dann wird er einfach nochmal richtig heiß werden, wenn er jetzt eine längere Pause hätte, weil Weidman gegen Belfort, das ist ja erst im Ende Mai oder so. Und andererseits hätte er aber auch kein Problem damit, wenn die UFC sagt, hey, hier, ich möchte, dass du nochmal antrittst gegen Jacare. Er hätte zwar keine Lust oder ihm wäre es nicht ganz so recht, gegen Jacare anzutreten, aber er würde es halt machen, wenn es sein muss. Hat er kein Problem mit. Andererseits, wie gesagt, würde er auch warten. Bringt sich also da schon so ein bisschen ins Spiel für einen möglichen Titelkampf. Chris, findest du, er hat mit dieser Performance diesen Titelkampf schon verdient? Ja. Gut. Ich bin noch nicht ganz so überzeugt, weil ich würde eher gern Jacare sehen, aber also eigentlich würde ich jetzt wirklich sagen, Jacare gegen Meshida und der Gewinner aus diesem Kampf dann gegen Belfort oder Weidman. Beziehungsweise Weidman. Dann kommen wir zu den Bonis, die verteilt wurden. Zum ersten Mal gab es ja Performance of the Night. Also Fight of the Night, das war relativ einfach wahrscheinlich. Meshida gegen Musashi, da komme ich mit klar. Ja. Wobei ich auch eine Lanze für Cramon gegen... ich fand die alle nicht besonders gut. Performance of the Night bekommen Charles Oliveira und Eric Silva. Also bei Eric Silva kann ich absolut damit leben und auch bei Charles Oliveira, ich meine, komm, da haben wir schon deutlich Schlimmeres gesehen. Jetzt gucken wir kurz uns noch hier die Medical Suspensions an, ob es da irgendwas Erwähnenswertes gibt. Also Meshida habe ich ja vorhin schon angedeutet, suspendiert für 180 Tage. Was? Ja. Also für 180 Tage ist er vorerst mal suspendiert, Medical Suspensions. Allerdings kann er sich da rauskaufen mit einer Röntgenuntersuchung seines linken Fußes. Das hat er ja getan, hat sich herausgestellt, nicht gebrochen. Wahrscheinlich deswegen die 180 Tage. Sato für 45 Tage suspendiert und der Rest ist eigentlich völlig Latte. Brauchen wir ja nicht weiter drauf eingehen. Gut, Chris, dann sind wir so gut wie durch. Bleibt mir Deutscher noch, Meister FC Bayern. Bleibt mir noch übrig, nochmal darauf hinzuweisen, dass es am Samstag um 21.30 Uhr zum großartigen immer sein Bundesliga. Bitte? Nix. Sing ruhig weiter. Ob Bundesliga im Pokal oder Champions League. Hier gibt es denn was Geileres als einen Bayern-Sieg. Ich bin drin. Jetzt komm, mach zu Ende. Ich muss gucken. Wollen wir wetten, dass du seit einer Viertelstunde schon die Vorberichterstattung guckst? Nein, ich gucke gar nichts. Auch wenn Franck Ribéry im Studio ist seit 19 Uhr, ich habe noch nichts gesehen, weil ich Angst habe, dass er die Scheiße abbricht und wir den Käse nochmal machen müssen. So, also Samstag 21.30 Uhr mmaradio.de/live. Oh, was ein Tor. Nein, wir begleiten euch die letzten Stunden, bevor UFC 170 an den Start geht und werden euch natürlich mit allen Informationen versorgen und unsere Tipps abgeben und noch darüber hinaus der Blumsack geht umspielen oder sonst irgendwas. Außerdem wird es auch morgen wieder hell und später dann wieder dunkel. Ja. Chris, in diesem Sinne, schön, dass es geklappt hat. Ja, schön. Sag mal so eine Art Verabschiedung jetzt. Da würden tschüss, sich, Moment, liebe Leute. Du musst erst mal ausreden. Gehabet euch wohl. Na gut, tschüss.